Ich sage, ich verliere nachher vielleicht selber noch ein Wort zum Kiffen. Jetzt muss ich aber erst meine Musik ganz unmittelbar vor allen Trailern und allem möglichen Zeug spielen, weil die gleich wieder großartigerweise, scheiße, wenn man Kutten heißt, mit Johnny anfängt. Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe. Doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil, sie wollte in die Berge. Aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe. Tausend Dinge wollen glücklich sein. Tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Toni war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun. Doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig. Könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach? Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben. Niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähnen. Sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe. Tausend Dinge wollen glücklich sein. Tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Super. Fanny van Dannen, ihr habt ungefähr eine Vorstellung, in welcher Sendung ihr euch befindet. Es ist 22.06 Uhr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, mir gegenüber steht jetzt der Butterkeks. Wir haben uns in der Pause kurz verständigt. Butterkekse können doch weinen. Da hat Fanny van Dannen nicht ans und nicht allerdings, ans Recht. Allerdings, wa? Ja. Ich finde auch Butterkeks find ich schön. Also ich bin, also als Butterkeks fühle ich mich eigentlich wohl. Und du hast doch sowas Weiches, so den Schmelz in der Stimme. Junge, was machst du denn da hin? So eine, wie heißt das, Balsenbräune? Komisch, dabei sagen alle Leute im Moment zu mir, Mann, siehst du scheiße aus. Ja, aber das stimmt mit den Dingen. Hast du dir mal überlegt, wie es zum Beispiel dem Mikro geht vor? Also ist ja nicht nur vor dir. Jetzt gerade ist es vor dir, aber sonst ist es ja auch vor mir und vor anderen. Ich träume oft davon, so ein Mikrofon zu sein. Man kriegt eine Menge an Zuwendungen. Ja, das stimmt schon, aber ja. Bei manchen Leuten, die zum Beispiel so... Obwohl, da kommt ja dann dieser komische Schutz rüber. Safer Mike, sozusagen. Ja, stimmt. Gibt nur eine Menge an. Also das ist ein Regenmäntelchen der Mikrofone, weil Zuwendung oft recht feucht ist. Ja. Okay, was machen wir heute noch? Soll ich ein paar, wo ist noch hin? Ein paar Leute, wer mal Johnny anfassen will? Wo kann er das tun? Nee. Nein, wo du hingehst, nicht wo man dich anfassen kann. Wo ich Leute anfassen kann. Nee, wo du dich anfassen lässt. Nee, ich glaube ja nicht. Also, ey, das ist aber toll, Promis anfassen. Ich bin ja nicht Promi. Hast du ein Erfolgserlebnis gehabt heute? Ich hatte nämlich ein Erfolgserlebnis. Ich hatte heute eigentlich einen Scheißtag, muss ich sagen. Irgendwie tierisch viel so Kleinkram, wo man sich so hinterfragt, was hast du da gemacht? Aber hast eine halbe Stunde damit zugebracht. Ach, darüber möchte ich gar nicht reden. Halbe Stunde geht dann noch, ne? Nee, was habe ich gemacht? Ja, echt nur so Kram wie telefonieren und dann habe ich einen Artikel geschrieben und dann festgestellt, dass der doppelt so lang geworden ist, wie er eigentlich sollte. Aber ich dachte, er soll so lang werden und dann hat man mir gesagt, nee, wir haben uns versprochen. Ist immer nett, wenn man dann seine Gedanken zusammenstreichen muss. Für wen hast du einen Artikel geschrieben? Das sage ich jetzt nicht. Warum nicht? Junge Freiheit oder halt? Vielleicht drucken sie nicht. habe ich vorher gesagt, ich schreibe mal, spinnt der. Ich habe über Tank Girl geschrieben, über den Film. Und ach ja, über den hast du ja neulich irgendwie lauter Musiken gespielt, ne? Die waren, glaube ich, ziemlich nett. Das ist auch ein netter Film. Also es ist halt nicht so, wenn du die Comics kennst, ist er so ein bisschen zu, hat er zu viel Story, finde ich. Also die Comics sind irgendwie selbstverständlicher, weil die da halt nur mit ihrem Panzer rumfährt und einfach Sachen erlebt oder irgendwie Kommentare abgibt. Und so kannst du natürlich keinen Hollywood-Film drehen. Aber auf jeden Fall ist er schön bunt und so. Und Ice-T spielt mit und spielt ein Känguru. Und Iggy Pop tritt kurz auf. Ach Mensch, ich muss mir Tankfilm ankicken. Aber Johnny, du musst ja 4 Panzersoldaten und einen Hund ankicken. Das ist so ähnlich. Nimm ich mal an. Ist eher comicartig. Hast du früher mit Spielzeugsoldaten gespielt? Nee, eher kaum. Matchbox war natürlich angesagt. Ey, ja. Matchbox war so angesagt, als ich an der Uni war. Und da war ich ein erwachsener Mann. Da kam jemand zu mir, der mich irgendwie seit 20 Jahren kannte und sagte, ich schulde ihm noch ein Matchbox-Auto. Ach, da war ich dann irgendwie doch ein bisschen platt und dachte, hey, das ist ein Loser, der wird das nicht schaffen. Ja, na, kommt aber natürlich drauf an, was für ein Modell. Ich habe da ein ganz unverstelltes Verhältnis zu gehabt. Ich bin auch nicht mehr so rumgerast, war, glaube ich, eher normal. Also Modell wusste er, glaube ich, auch nicht. Die sind so Sammlerobjekte, Matchbox-Autos? Wenig überfragt. Gibt's sicher richtig teurer, so Viking gibt's auch so diese kleinen, die ganz kleinen aus Plastik, ja. Die sind wohl richtig teuer, aber Matchbox weiß ich nicht. Aber hatte ich auch viel, die waren dann so zerschrammt, weil man die immer so gegeneinander hat fahren lassen. Und hat man Straßen aufgebaut und so. Ja. War schon cool. Was mir gerade einfällt, hat der vorhin auch gesagt, haben die ja Arte im Fernseher? Können wir anmachen? Wisst ihr das? Ja, mach mal Fernseher an. Weil Arte ist heute nämlich, das trifft sich natürlich, Pothead bei Johnny, dann werden Kifferrätsel veranstaltet und auf Arte ist heute, glaube ich, ein riesen Kifferabend. Rezepte französische Köche empfehlen. Da braucht man eine Fernbedienung, ne? Ja, wir leben in einer extrem verkabelten, automatisierten Welt. Das ist großer Kifferabend mit Rezeptdurchsage, kiffende Musiker und ganz zum Schluss, das ist ein Film, den Johnny schon wieder kannte und den kann er empfehlen. Ich werde mir auf Video mitschneiden. Da werden irgendwie grauenhaften Folgen unter jungen Menschen gezeigt, die das Kiffen verursacht. Das kann, glaube ich, nett und schön werden. Wenn du dir anguckst, musst du echt drauf achten. Er ist aus den 30ern so, ne? Ja, ja, ja. In Amerika gemacht hat, so wird halt so in spielerischer Handlung dargestellt, wie schlimm halt das Rauchen von Marihuana ist. Und das Geniale ist, wie die dann dran ziehen. Also die sind ungefähr so wie das ist ziemlich gemein jetzt alles, aber ich weiß nicht, ob jeder den Humor teilt dann. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, muss man sich angucken. Ist schon. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jeder den Humor teilt. Ansonsten erinnert mich das, was Alkohol betrifft. Dann kennst du diesen Karl-Valentin-Film, der Konfirmant? Ja, wo Liesel Karlstadt als Konfirmant dann irgendwann total besoffen ist. Das ist, glaube ich, auch ein großartiger Film. Der warnt vor den Folgen von übermäßigem Alkoholgenuss. Was ja auch schlimmer ist eigentlich. Ja, denke ich auch. Nichtsdestotrotz, das ist ein Wort, was jetzt an die Stelle passt. Vielleicht mal irgendwann mit der Sendung anfangen, wa? Ja. Wo gehst du heute noch hin, Johnny? Guck mir Banco de Gaia an. Wo sind die? Tresor. Im Tresor. Kommst du mal hin? Mal sehen. Oh. Kinder, wenn ihr einen Butterkeks seht, wa? Jetzt hinfasten an, das Johnny. Tschüss. So, jetzt muss ich erstmal hier kurze Musik machen, die nämlich eigentlich so ja schon das Thema erklärt. Hört schön hin. Ernst Busch natürlich. Wegen Verführung. Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht belügen, dass Leben wenig ist. Schlürft es in vollen Zügen, es wird euch nicht genügen. Wenn ihr es lassen müsst, lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Mode den Erlösten, das Leben ist am größten. Es steht nicht mehr bereit. Lasst euch nicht verführen zu frohn und ausgezehrt. Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher. Hm, ja, jetzt wäre Zeit, eine Bemerkung zu machen. Die Musik ist nämlich zu Ende. Wir waren die ganze Zeit noch mit dem Fernseher beschäftigt. Johnny verabschiedet sich jetzt hier in den Tresor und ich werde mich langsam versuchen, auf die Sendung zu konzentrieren. Das Thema ist schon ungefähr angedeutet. Geht nicht gegen Verführung, sondern um Verführung. Das hat aber nichts zu bedeuten, liebe junge Menschen. Ja, die Kollegen gucken einen ja gleich scheel an, wenn man so eine Themen ankündigt. Wir werden über Verführung allerlei Arten, denke ich, sprechen, über eure Verführungserlebnisse. Und bevor es aber so richtig losgeht. Ach so, das ist ja ansonsten hier so eine Sendung, da kann man anrufen. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier und ich bin im Denke schon halbwegs fast wie eine Pothead-Platte, nur dass man mich nicht gewinnen kann. Aber man kann anrufen. Ich habe voller Neid vorhin gesehen, dass alle Leitungen voll waren, als da diese Platte verlost wurde. So, wir widmen uns erstmal dem Anrufbeantworter, dem halbautomatischen aus der letzten Woche. Das Thema damals hieß Verlustanzeigen. Ihr werdet, habt da auf Band gesprochen, was ihr so vermisst. Gemantelt ist dieser, das ist ein Fachbegriff aus der Radiosprache. Gemantelt wird dieser halbautomatische Anrufbeantworter. Johnny grinst. Ja, der nickt, der kniet und grinst. Im Knien grinsen ist besonders ekelhaft. Aber mit so einem Kollegen ist man mit kniend grinsenden, wenn ihr einen kniend grinsenden Butterkeks im Tresor geht hin und gebt ihm einen Tritt von mir. Gemantelt, um nochmal diesen wunderbaren Fachbegriff, gemantelt aus der Radiosprache zu verwenden, ist der halbautomatische Anrufbeantworter durch zwei großartige Verführungsmusiken. Mit der ersten will ich euch und mithilfe von Fanny van Dunn dazu verführen, Gutes zu tun. Und der Song, der dann danach zu hören ist, den werdet ihr sicher erkennen, ist natürlich so eine klassische Flachlegernummer, die immer wieder funktioniert. Jetzt erstmal Fanny van Dunn und dann der halbautomatische Anrufbeantworter. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Kondome nicht ins Klo, keine Drogen sowieso. Weniger Fernsehen, öfter zu Fuß gehen. Auch mal an die im Abseits denken. Gebrauchte Pornos dem Altersheim schenken. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr. Bewusster atmen, gesunde Sachen essen, mit Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen, auch einmal fremden Hundekot entfernen, den Islam näher kennenlernen. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr, intensiver zuhören, sich gegen alles impfen, sich gründlich informieren, nicht bloß eins verschimpfen, nicht bei Rot über die Straße laufen, keine japanischen Autos mehr kaufen. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Versuch's doch mal mit Gutes tun, dann geht alles besser. Wie scharf du heute wieder bist, sprach das Brot zum Messer. Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Ja. Hallo, hier ist der Dirk. Ich bin Theaterwissenschaftenstudent, 22 Jahre alt, wohne in Friedrichshain, bin 1,82 groß, wiege 70 Kilo. Und bin recht hübsch und ich bin überhaupt nicht verrückt. Das Telefon. Ja, hallo Kuttner, hier ist Helga. Also mir fehlt ein Land. Im neuen Atlas fehlt ein Staat von einer ganz besonderen Art. Also ich vermisse mein Delta, weil mein Delta ist so schnell und ich will mein Delta. Also was ich bei vielen Menschen vermisse, ist im Englischen in der dritten Person Singular das S und das kotzt mich an. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai und ich wollte zwei Vermissten zeigen, aufgeben. A, wo sind die Zusammenschnitte von Didi? Und B, wo sind die Expertengespräche mit Stefan Schwarz? Wo sind sie geblieben? Was ich vermisse, das ist ein, ich weiß nicht, kennst du das, ein Bonanza-Fahrrad? Das ist ein, oh Gott, wie soll ich das beschreiben, das Ding? Das ist ein Fahrrad, so, mit so einem Hornlenker. Der hatte so eine Stange in der Mitte und da gab es eine Dreigangschaltung dazu, das war auch so in der Mitte. Und als Sattel hattest du sowas ähnliches wie, wie war das Ding da? Das könntest, wie kannst du das vergleichen? Ja, wie ein normaler Sattel vom Fahrrad, nur länger gezogen. Ja, hallo, ist Andreas. Ich wollte euch mal sagen, was ich am meisten vermisse. Rockradio Ich vermisse Bakobrötchen, Pfannermünder Pflaumenmus, Eis in der Familienpackung, Schoko und Vanille, Theaterkarten, Konzertkarten zu erschwinglichen Preisen, Bücher zu erschwinglichen Preisen und so weiter und so weiter. Ja, hallo, hier ist Lars. Ich vermisse meine alte Lunge. Hi Kuttner, ich vermisse deine Sonntagssendung. Hallo Kuttner, hier ist Larry. Also ich vermisse eigentlich deine Sonntagssendung. Also was mich hier wahnsinnig aufregt und was ich vermisse oder was mich überrascht, dass es auch in dieser neuen und tollen Überflussgesellschaft Dinge gibt, die entfunden wurden. Also es gibt Dinge, die wurden erfunden und dann gibt es wieder Dinge, die entfunden sind. Und was ich suche seit Wochen, ist eine ganz normale Wurzelbürste, um mal irgendwas sauber zu machen. Also ein Subjekt-Objekt-Prädikatsatz. Ich vermisse nichts. Und nochmal Subjekt-Objekt-Prädikat. So. Das war's. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Superblende. If you want my sympathy, just open your heart to me. Get whatever you'll ever need. You think that's too high for you, baby? I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone who can give in to the charms of someone. Back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone, you give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Someone, when you feel you're a part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Ja, das sind so Musiken, da fühlt man sich als Tula, cooler, Tula, Koller, super netter Radiomoderator, dann doch, sehr einsam hier im Studio. Ansonsten habe ich eben viel Spaß an dem Gedanken gehabt, wenn jetzt irgendwelche Typen auf der Autobahn fahren, jetzt so Radio durchdudeln, denken, hey, endlich ein Sender, der geile Musik spielt, und dann kommt meine Stimme hinterher, die fahren jetzt alle gegen Baum. Tschüss, ihr lieben 103.4 Hörer, das ist hier die falsche Welle offensichtlich. So, wir müssen jetzt aber schnell, ganz schnell zum Thema kommen, ich will das ungefähr erklären. Es geht um Verführung, es geht aber nicht nur um Verführung, woran ihr und Johnny denken und die Kollegen, die draußen sitzen und ein süffisantes Lächeln im Gesicht haben, sondern es geht natürlich auch um Verführung im weiteren Sinne. Es geht also nicht nur ums andere Geschlecht, sondern auch um Politik und um, sagen wir mal, die Warenwelt zum Beispiel. Da sind ja große Verführer unterwegs, und mich würde interessieren, wann seid ihr das letzte Mal verführt worden? Gibt's für euch vielleicht, sagen wir mal, als Kreisvorsitzenden der Jungen Union besonders erfolgreiche Verführungsstrategien? Ich weiß, das ist eine Arschlochfrage, denn da zeichnen sich ja gigantische Misserfolge ab. Das tut mir leid. Aber wenn jemand jetzt Kreisvorsitzender der Jungen Union oder auch der Jungen Liberalen oder weiß ich, wie sie alle heißen, sein sollte, dann könnten wir gemeinsam über Verführungsstrategien, die bei jungen Leuten greifen, diskutieren und da Erfahrungen austauschen. Denn hier steht ja auch ein durchaus erfahrener Verführer am Mikrofon. Was wollte ich noch sagen? Ach so, 103.4 haben wir abgespeist. Jetzt kommt noch eine großartige Verführungsmusik. Wir sind jetzt in der wahren Welt gelandet für alle 100,6 Hörer. Das ist eine super Single, die von hinten, wieder in unser halbautomatischer Anrufbeantworter feinsinnig bemerkte, von hinten aussieht wie eine Platte von den Weltfestspielen der Jugend und Studenten anno 1973. Ein buntes Band bunter Fahnen ziert diese Single, und vorne steht ganz klar drauf Berlin und Bolle mittendrin, und es ist ein großartiges World Music Potpourri, kann man sagen. Bolle preist seine wunderbaren Artikel an, immer auf entsprechend nationaler, also immer auf entsprechender Musik, die die nationalen musikalischen Traditionen des jeweiligen Herstellerlandes aufs eindrücklichste ins Ohr setzt. Bolle für Leute, die Raritäten und Schätze zu schätzen wissen, und für alle 100,6 Hörer. Na, Bolle? Die will nicht. Warum will die nicht? Oh Mann, ey, das ist jetzt aber gemein. Da kann ich auch nichts dafür. Mensch. Jetzt will sie. Will man wetten? Klar will sie. Die Saudi. Bolle international. Riesenimporte aus Amerika. Guten Gänse, what the fuck? Whiskey, soda, chewing gum. Grapefruit juice, that's okay. Imported from USA. Preis und Qualität, das sind echte Leistungen. Ein breites internationales Angebot von Lebensmitteln aus aller Welt. Aus Europa, Afrika, Amerika, Russland und aus den Ländern des fernen Ostens. Wie diese Chila-Gemüse wieder rumläuft. Ananas, Banana, no Brasil. Café, no Ostanden, und Papier. Weißer Rum, Jamaika, Anana. Tropen, Pfeffer, cha, cha, cha. Südamerikanischer Pfeffer, Temperament aus Lateinamerika, Bolle ist wirklich international. Prima, Qualitäten aus unserem Nachbarland. Mit echter Bolle Maxi Frische. Et Alphand de Grand Menu, nimm de Mimi noch etwas Brie. Camembert en petit boson, Roquefort Gervais, très bon, oui. Bolle international, bei uns kommt bloß auf den Tisch. Bolle, der ist Maxi frisch. Zweiundzwanzig Uhr 30. Fritz Kurzinfo. Geiselpoker. Serbenführer Karadzic hat offenbar 58 UNO-Soldaten freigelassen, die von seinen Einheiten festgehalten wurden. Die Soldaten sollen auf dem Weg nach Belgrad sein. Eine offizielle Bestätigung der UNO gibt es bisher nicht. Warnstreiks. Im Brandenburger Einzelhandel wird es morgen Aktionen in Kaufhäusern, Supermärkten und Lebensmittelketten geben. Die Gewerkschaften protestieren damit gegen das Arbeitgeberangebot, die Löhne erst 1999 an das Westniveau anzugleichen. Geiselnahme in Plauen. 5 Insassen der Anstalt brachten am Abend einen Beamten in ihre Gewalt und stachen 2 weitere nieder. Daraufhin flüchteten die Täter, die Fahndung läuft. Streitfall. In EU wird es zunächst keine einheitliche Regelung bei der Kennzeichnung für gentechnisch manipulierte Lebensmittel geben. Die Verhandlungen beim Ministerrat wurden vertagt. Spektakel. Die Love Parade am 8. Juli in Berlin wird wie geplant stattfinden. Veranstalter und Senat legten ihre Differenzen bei. Zu dem Technofest werden 150.000 Menschen erwartet. Fritz-Info. Das hatten wir schon. Wetter. Nachts noch vereinzelt Regen bei 11 Grad, tagsüber meist wolkig, im Osten Brandenburgs Regen, Höchsttemperaturen bei 22 Grad. Verkehr. Eine Meldung aus Berlin-Schöneberg, A100 Richtung Süd, Sperrung der Ausfahrt Wechsstraße Süd seit 22 Uhr bis 2 Uhr. Grund sind Bauarbeiten. Fritz wünscht gute Fahrt. Bon Jovi bekommen Platin verliehen. Nicht in Los Angeles, nicht in New York, nicht in Tokio, sondern in Berlin. Und wo da? Der Ort ist geheim. Oh, streng geheim. Aber ihr könnt live dabei sein. Alle im Radio. Mittwoch, den 7. Juni um 22 Uhr im Bon Jovi Special auf Fritz. Und 10 von euch können persönlich dabei sein bei der Platin-Verleihungsparty für und mit Bon Jovi. Ihr werdet auf geheimsten Wegen hineingeschleust.

ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, alles klar. Thema Verführung heute. Hier ist der Sprechfunk. Es geht darum, ist ein großartiger Text von Bertolt Brecht, ist ein großartiger Song gesungen von Ernst Busch, lasst euch nicht verführen, aber wer ist schon soweit? Irgendwann hat man sich ja doch verführen lassen oder man macht's gleich andersrum und versucht selber zu verführen. Wenn man also zum Beispiel Besitzer einer kleinen Werbeagentur ist, wenn man einen kleinen Kaufladen hat, wenn man überdurchschnittliches Interesse am anderen Geschlecht hat oder wenn man vielleicht Politiker oder politisch engagiert ist, dann hat man ja wahrscheinlich einschlägige Erfahrungen als Verführer. Als Opfer hat man derartige Erfahrungen massenhaft. Wenn ihr euch schon verführen habt lassen, ruft ihr an. Wenn es bestimmte Sachen gibt, von denen ihr euch weiß Gott nicht verführen lasst, dann ruft ihr auch an. Und wenn es aber auch so Sachen gibt, von denen ihr euch so unheimlich gerne verführen lasst, dann ruft ihr auch an. Guten Abend, wer bist denn du? Hallo, hallo? Ja, Mann. Hallo? Ah, ja, hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hier ist Wer ist da? So ein Spaß, so spät noch am Abend, wa? Jürgen. Wer bist denn du? Jürgen. Du bist Jürgen? Ja. Na, das bin ich doch aber. Da verwechselst du jetzt vielleicht was. Ich bin Jürgen. Ey, einer kann's nur sein. Ich? Ich? Ja, klar. Ich? Ich? Ich? Hi, Jürgen. Hi. Ich möchte dich mal was fragen. Du möchtest mich mal was fragen? Aber vielleicht wollte ich dich zuerst was fragen, weil ich ja der bin, der die Fragen stellt. Eine schnappte Schnaufen. Also, im Windbeinbach, ein Fluss. Ja. Auf der anderen Seite des Flusses. Ja. Steht ein großer Kirschbaum. Wie kommst du an diese saftigen Kirschen ran? Sag mal. Jürgen. Jürgen, ich weiß es nicht. Rüberschwimmen. Im Winter gibt's doch keine Kirschen. Ey, da haben wir den Typen. Sag mal, weiß. Was? Sag mal, weiß. Weiß. Was trinkt die Kuh? Milch? Sie trinkt Wasser. Ja, ich weiß. Jürgen. Was? Hi. Hi. Sag mal, hast du jetzt massenhaft so Rätsel gebunkert, um den Onkel im Radio hier fertig zu machen? Nee. Nee, das klingt aber doch so. Jürgen, wie alt bist denn du? 7. 7? Hm? Und da telefonierst du so spät noch rum? Jo. Ja? Mit wem telefonierst du denn sonst so? Um mit die niemand. Zeit. Nur mit mir? Jo. Hast du schon mal so spät telefoniert? Nein. Bist du selber drauf gekommen oder stecken da böse, durchtriebene, fiese Eltern dahinter? Ich selber. Du selber und deine Eltern? Die schlafen schon. Jo. Ja, echt? Nee, Mutti hat Nachtschicht, Vati liest. Ach, und dann darfst du telefonieren. Und hast du selber gewählt oder hat Vati gewählt? Ich hab gewählt. Und dein Vater freut sich jetzt, wa? Hast du den schon mal nach den Kirschen gefragt? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht? Ehrlich nicht? Wirklich nicht. Auwei, da müssen wir ja leise sprechen, wa? Ja. Mensch, Maja, worüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten? Verführung ist ja noch nicht so ein Thema, was man mit 7 Jahren jetzt so aus dem Handgelenk schütteln wird. Ich werde immer von Süßigkeiten verführt. Ach, du wirst immer von Süßigkeiten verführt. Und gibt's da Süßigkeiten, die besonders fies verführerisch sind? Ja. Welche? Gummibären. Weil die auch so knuddelig aussehen, wa? Ja. Und weil sie prima schmecken. Mhm. Und guckst du da viel Werbung? Siehst du gerne Werbefernsehen? Ja. Und denkst du, dass sie recht haben, wenn die da im Werbefernsehen sagen, die Gummibärchen sind die primsten, primaesten? Ja, denkst du? Ja. Und dann kaufst du die auch gleich? Das heißt, lässt Vati die kaufen? Mutti. Mutti, wenn sie gerade nicht auf Nachtschicht ist. Sag mal, musst du morgen nicht zur Schule? In Kindergarten. In Kindergarten? Wart, mit 7? Hm? Ach, dann kommst du erst im nächsten Jahr in die Schule? Jetzt im Herbst? In diesem Jahr. In diesem Jahr, ja, richtig. Und, wie ist so? Hübsch. Im Kindergarten, was die Schule betrifft. Oder was die Kindergärtnerin betrifft. Was die Kinder betrifft, Maxi. Was, die Kinder, die... Ach, Maxi ist hübsch? Hm? Ist das ein Mädchen? Ja. Bist du in die schon ein bisschen verknallt? Ja, schon. Wie? Ja, schon lange. Schon lange? Wie lange denn? Seit ich in der Gruppe bin. Ach, in welcher Gruppe bist du denn? Wie lange bist du denn da schon? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Sag mal, wenn du jetzt... Träumst du manchmal von Maxi? Ja. Ja, was träumst du denn da? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Und nee, ungefähr wirst du schon wissen, wovon du träumst. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich warte nur darauf, dass du antwortest. Maxi hat mich schon mal geküsst. Ach, sie hat dich geküsst und du ja. Sie nicht? Konnte ich ja nicht. Wieso denn nicht? Kommst du nicht ran? Die ist kleiner. Ach, die ist kleiner? Ja. Und wieso konntest du sie nicht küssen, sag mal? Also kleiner war. Hast du mal daneben geküsst? Ja. Ja? Bist du dann hinten immer am Kleiderständer gelandet? Nein. Und wolltest du dich denn küssen lassen? Oder hat sie dich einfach so mit Gewalt geküsst und du konntest dich gar nicht wehren? Sie hat mich aus Liebe geküsst. Was hat sie? Aus Liebe. Aus Liebe? Bist du ja. Dir da sicher? Wirklich? Ja? Mensch, mit den Frauen ist ja manchmal kompliziert. Da küssen die ja nicht unbedingt immer nur aus Liebe. Sondern vielleicht, weil sie... Also ich meine, bei den Männern ist es da nicht viel anders. Aber vielleicht, weil sie Gummibärchen haben wollen? Hm? Ich bin schon öfter mal von Frauen geküsst worden, die nur meine Gummibärchen haben wollten. Jürgen, da müssen wir Jürgens ordentlich aufpassen. Sag mal, hast du denn schon mal versucht, Maxi zu küssen oder sie zum Küssen zu bringen? Ja, hab ich schon 1000 Mal. Einfach geküsst oder versucht? Versucht. Versucht? Und hat bisher noch nie geklappt? Nee. Jürgen, dann machst du was falsch. Heute hab ich's auch schon versucht. Heute hast du es auch versucht? Hm? Ach, und wie? Erzähl mal. Da hab ich sie umgebeten, dass er mich küsst. Ah, das ist ein bisschen der direkte Weg. Und da hat sie dann Nähe gesagt, wa? Ich hab versucht, man zu küssen. Ach, du hast erst gefragt, ob sie dich küsst? Da sagt sie nein und dann hast du versucht, sie zu küssen. Hm? Au, au, au, au, da kann man aber Ärger kriegen, wenn man sowas macht und noch ein bisschen älter ist. Jürgen, da ruhe ich auf deine 7 Jahre aus, da geht man noch straffrei, erlebt man das halt noch. Aber ansonsten sollte man da vorsichtiger sein. Ja. Und wenn Frauen sagen, sie wollen nicht geküsst werden, dann heißt es nicht unbedingt, dass sie nicht geküsst werden wollen, aber dann heißt es, dass man sich was einfallen lassen soll und dass man nicht einfach losküssen darf wie eine Maschine wäre. Ja. Gut. Hast du, gut, das ist prima, das ist angekommen. Die hat doch erzieherische Wirkung wieder, die Sendung. Aber Jürgen, du musst dir vielleicht mal so überlegen, wie man sie denn dazu kriegen könnte, dass wenn du sie küssen willst, dass sie dich dann küsst, gut. Ohne dass man direkt fragt. Indem man sich zum Beispiel, könnte man ja, sagen wir mal, die haben ja mal so schöne Farben, die Gummibären, ne? Mhm. Und da sind ja auch rote dabei. Mhm. Ja? Und dann könnte man zum Beispiel so einen roten Gummibär schön ein bisschen weich lutschen. Ja? Und dann so um die Lippen rumschmieren. Verstehst du? Gut. Dann werden die Lippen erst ganz rot, sehen toll aus. Da kommt wieder der rotlippige Jürgen. Und dann könnte man zum Beispiel zur Maxi hingehen und sagen, guck mal, meine Lippen sind so schön rot. Und vor allen Dingen kannst du dann sagen, die schmecken ganz süß. Willst du mal kosten? Und wenn sie dann kostet und da ist sie bestimmt neugierig, dann ist das praktisch ein Kuss. Und du hast nicht mal gelogen. Rote Lippen und der schmeckt extrem süß, dieser Kuss. Ja? Gut. Du kannst es ja heute Abend mal bei Fati probieren, vielleicht erstmal mit einem blauen Gummibärchen. Ja? Nicht, dass der völlig kirre wird, der Alte. Okay? Gut. Gut, gut, gut. Wollen wir erstmal Schluss machen? Was machst du jetzt noch? Schlafen. Ach so, ich dachte noch ein bisschen Fernsehen und dann nochmal um die Häuser ziehen. Fernsehen kicken und dann nochmal um die Häuser ziehen. Nee, aber jetzt ins Bett, ja? Mensch, was machen wir? Willst du noch eine schöne Musik hören? Doch. Oder soll ich lieber weiter quatschen? Was willst du jetzt hören? Musik oder ich quatsche? Tokotronic. Was? Tokotronic. Tokotronic? Echt? Ja. Ich wäre verrückt, habe ich jetzt ja nicht da. Wie heißt denn dein Vati? Heißt der vielleicht Martin? Peter. Peter. Oh, eine Peter-Musik habe ich jetzt auch ja nicht da. Wollen wir einfach mal so tun, als ob der Helmut heißt? Ja? Weil ich bin mein Onkel. Wie bitte? Du heißt mein Onkel. Helmut heißt dein Onkel? Ja. Ey, pass mal auf, geh doch mal zu deinem Vati. Sagt er, soll mal da jetzt sein Radio anmachen? Kannst du das machen? Nee. Nee? Gibt er Eier? Ja. Ja? Ach, dann sagt dir einfach, dein Vater heißt Helmut und diese nette Nina Hagen hat ihm ein schönes Lied gewidmet. Ja? Und dann hörst du dir das an. Einverstanden? Gut. Okay. Tschüss, Jürgen. Schlaf schön. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ahoi, du einsamer Boy. Dir würd ich sein mein ganzes Leben treu. Denn du siehst so locker aus. Hol doch mal dein Ding raus. Oh, scheiße, Jürgen, hör nicht so genau hin. So war das jetzt nicht gemeint. Tut mir doch ein bisschen leid. Helmut, du bist schön. Und gerade erst 50. Du hast ja so scharfe Schuhe. Helmut, du. Hey, lass uns aussehen gehen. Und lass uns Schnaps mitnehmen. Ich brauch dich heute so Leute, ich muss das jetzt doch mal runterziehen. Das ist ja das jugendgefährdend. Hier hören ja noch jüngere Menschen dazu. Hallo Jürgen, bist du noch da? Jürgen, ich hoffe ja, dass du noch ein bisschen Radio hörst. Das wäre so schön. Jetzt habe ich mich, das hat eine Weile gedauert, hat irgendwie 3 Minuten gedauert. Jetzt habe ich die Musik für dich und für Maxi, ja? Jürgen, hör genau schön hin. So kann man es auch anstellen, wie Evelyn Künicke. Doch nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich mal der Sache auf den Grund gehen. Und dabei käme ich sicher zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. du sollst doch meine Hände nicht so drücken und mir beim Tanzen nicht so nahe rücken, denn dabei komm ich immer zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Es klingt übertrieben, doch nie ist es bei einem Kuss geblieben und ich will nicht lieben und wenn ich wollte, dann nicht gerade dich. Drum sollst du mir nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich mal der Sache auf den Grund gehen und dabei käme ich sicher zu dem Schluss, du willst nur einen Kuss, einen Kuss. Du läufst mir immer nach, wo ich auch immer bin, das macht mich schon ganz schwach, denn das hat keinen Sinn. Du starrst mich immer an und das wird mir zur Qual. Weil mich das nicht freut, drum sage ich dir heut zum allerletzten Mal. Du sollst mir doch nicht immer auf den Mund sehen, sonst muss ich meiner Sache auf den Grund gehen. Entschuldigen, ich habe das falsche Lied gespielt, da musste das Richtige natürlich nachgeholt werden. Kann ich doch auch nichts dafür. Jetzt ist schon 5:11 und wir haben nur einmal telefoniert. Guten Tag, wer bist denn du? Jetzt muss ein bisschen schneller gehen. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo? Hallo. Hi. Wer bist denn du? Tag. Ich heiße Björn. Björn? Ja. Tag, prima, Björn. Sag mal, weiß, weiß, weiß, weiß, weiß. Weiß, weiß, weiß, was weiß. Was trinkt die Kuh? Wasser. Ah. Zu lange gewartet. Mensch, Meier. Ja, du hast zu lange gewartet. Ja. Sollte ich etwa blöder als der Hörer sein? Wer weiß? Ja, wer weiß, wer weiß. Das war jetzt ohne fiese, sphinxuelle Antwort. Ich muss schnell die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durchsagen. Okay. Kennst du den? Nee. Hast du da schon mal angerufen? Nee, heute das erste Mal. Heute hier das erste Mal? Ja, ja. Ey, da musst du nachher gleich nochmal den halbautomatischen Anrufbeantworter ausprobieren. Da kann man alles sagen, was man hier nicht sagen darf. Aha. Oder wenn man nicht durchkommt zum Beispiel. Was im Moment vielleicht der Fall sein dürfte, weil die Leitungen hier besetzt sind. Da kann man dann also anrufen in Potsdam 0331 die 721 39 32. 721 39 32 und könnte dann zum Thema, das ja heute Verführung lautet, eine kurze Ansage machen, die auf Band aufgezeichnet wird und am Beginn der nächsten Sendung hier abgespielt. Das ist sehr schön. Da hat man auch nochmal eine Genusswoche dazwischen liegend. Man kann heute was sagen und in einer Woche hört man es im Radio. Was will man mehr? Was würdest du mehr wollen? Eigentlich nichts. Nö, darum Moment, rufst du an, die 721 39 32. Wie bitte? Ich sag, im Moment bin ich sehr zufrieden. Ja? Ja. Schön. Habe ich dich vielleicht so verführt, hier anzurufen? Ja. Ja? Durch meinen enormen Charme oder wodurch? Durch meine betörende Stimme? Weniger. Durch diesen proletarisch urwüchsigen Berliner Dialekt? Durch diese alles überragende Intelligenz? Durch diese entzückenden Formulierungsfähigkeit? Ja, durch die Herzenswärme und Güte, die ich auszustrahlen hier verstehe und die sich auch transportiert durch elektromagnetische Wellen dem Hörer immer noch mitteilt? Björn? Ja? Du bist ein Resonanzkörper meiner Ausstrahlung. Mhm. Genieße dit. Resoniere. Jetzt sitzt er da und weiß nicht, was resonieren ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier zum Fremdwörterbuch. Tag Björn, Verführung ist ein Thema. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja. Ey, das sind so tolle Gespräche. Ich glaube, ich habe jetzt schon 10 Minuten am Stück geredet. Ach komm, hör auf. Ja? Und das nennt man dann Dialog. Aber das ist, glaube ich, das, was ohnehin immer in den Medien eigentlich passiert. Du kannst wenigstens ach sagen und ach, hör auf. Und wenn du halbwegs anstellst und dir eine halbe Stunde Zeit nimmst, kannst du mich so blöd aussehen lassen, wie eben. Ja. Sag mal, weiß. Weiß. Björn. Ja. Ja. Achtung. Ja. Ja. Hände an die Hosen hat? Ja. Nee, ich hab ihn gerade am Hörer. Hände an die Pyjama-Hose? Wo bist denn du? Ich bin hier in Berlin. Aber normalerweise nicht. Normalerweise wohne ich in Forst. In Forst? Ja. Na Mensch, da wohnt doch aber auch die Seele Brandenburgs. Haben die da mal noch diesen Rosenpark? Die haben doch immer so einen Rosengarten. Komischen Rosengarten. Ja, ja. Ja? Ja. Ich habe den noch nie gesehen. Sind da wirklich so lauter tolle Rosen? Mhm, soll es geben. Schicke Rosen auch? Ist doch eine klassische Verführungsstätte eigentlich. Ja. Ja? Klar. Klar? Haben wir denn da schon kräftig verführt? Nö. Nee? Und vielleicht Beitrittsformulare für die Junge Union ausgeteilt? Auch nicht? Nee. Björn, irgendwie müssen wir aufs Thema kommen und ich fände es irgendwie toll, wenn du was dazu sagen würdest. Ja, ich fände es toll, wenn du was dazu sagen würdest. Ja. Ich fände es echt toll, ey, du. Ist schwierig. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Ich suche mir aber auch nicht die leichten Themen aus. Ja. Ja. Sonst könnte man mal die Zeitansage anrufen. Aber wisst ihr mal, was denn erwartet? Muss man nicht so viel sagen? Ja, ich kriege immer die Sekunden hinterher. Und hat eine tolle Stimme im Hörer. Ja. Björn? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, auch das. Naja. Schokolade ist eine sehr große Verführung. Um sich so mal langsam ranzutasten. Das ist aber extrem langsam. Wie alt bist denn du? 19. 19? Mhm. Ey Björn, dann sind wir jetzt ungefähr bei 7 angelangt. War? Haben wir noch 12 Jahre vor uns? Ja. Ey, die Sendung hat aber nur 2 Stunden. Das ist schade. Ja? Also 7. Wie, was hast du denn gemacht, als du so 7 Jahre alt warst? Hast du da auch schon in Forst gewohnt? Ja. Echt? Das ganze Leben in Forst gewohnt? Das ganze Leben in Forst gewohnt. Ach, und am Wochenende oder wenn Ferien sind oder wenn mal Ausfall ist, dann immer in die geile City Berlin? Nein, nicht immer, aber immer öfter. Ja? Ja. Und warum bist du denn jetzt nach Berlin gefahren? Ach, weil Pfingsten war. Weil ich zu einem Keimzeug-Konzert wollte. Und wart? Nee, es ist erst morgen. Ach so, und da bist du heute schon gefahren? Ja. Und jetzt vertreibst du dir die Zeit vom Radio? Ja, notgedrungen. Und telefonierst auf Kosten der dich beherbergenden Gastfamilie. Ja. Soll ich sie dir mal geben? Die Gastfamilie? Ja, du bist ja offensichtlich eher verführungsunerfahren, wa? Ja, kann man nicht so sagen. Aber nicht, wieso kann man das nicht so sagen? Bist du denn wenigstens so schon mal verführt? Ach, wieso ist das indiskret? Ja, aber völlig. Wie ist doch keiner, dass du der Björn aus Forst bist? Ja, es gibt nicht so viele Björns in Forst. Ey, die kenne ich ja alle, echt? Ja, ich denke schon. Oh, das ist natürlich total blöd. Ja. Was hättest du denn erzählt? Wie du verführt hast oder wie du verführt wurdest? Ich hätte gar nichts erzählt, weil ich ja im... Nee, naja, wenn du was erzählt hättest, ist ja klar, dass du nichts erzählst. Ja. Beides, na klar, ich hätte beides erzählt, wenn ich was erzählt hätte. Und du hältst dich aber auch durchaus für einen Verführer? Weiß ich nicht. Woran erkennt man dann einen Verführer? Tatsächlich nur am Resultat? Also du sprichst ja jetzt wahrscheinlich sowieso, sagen wir mal, eher von, ich möchte sagen, sexueller Verführung. Ja? Das geht ja um die zwischenmenschlich, insbesondere zwischengeschlechtlichen Beziehungen, wenn du an Verführung denkst, oder? Ja, an was denkst du denn? Na, ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass du jemandem schon irgendwie, sagen wir mal, eine Hochwasserversicherung aufgeredet hast, aufgeschwärzt hast. Nee, hab ich noch nicht. Hast du noch nicht? Aber das käme sehr nah bei der Neiße, wa? Ja, meinetwegen. Ja, ja. Ja. Mhm. Na, ich denke also, wie gesagt, an alles Mögliche. Ich denke auch an Politik, ich denke an Medien und ich denke an die bunte, bunte Warenwelt, woran du ja nicht denkst, weil dein Kopf jetzt voll besetzt ist mit Hormonen. Mhm. Ja? Die ja. Da gerade den Aufstand proben bei dir, nehme ich an. Oder? Sicher, ja. Sei ehrlich. Sehr spät, aber ja? Es kommt, ja, ja. Und sag mal, Keimzeit ist ja eigentlich auch ein Vorwand nur, ne? Wieso? Weil du weißt, dass erstens viele Leute da sind, man steht eng, zweitens ist gute Stimmung, ja? Und man findet immer ein Mädchen, dem man, sagen wir mal, sein Feuerzeug leicht leihen kann für die letzten 1,5 Stunden. Schade, dass ich kein Feuerzeug habe. Ja, und kann sich so, naja, dann nimm morgen ins mit, stell dich nicht so dämlich an. Aha. Ich denke, du willst ein Verführer sein. Sprich mal weiter. Sehr interessant. Ja, und dann habe ich ja irgendwie noch einen ganz ausgebufften Tipp, sag mal, gerade für Menschen deiner Generation. Ja? Eine Tüte Gummibärchen. Und dann, ja, also dann müsstest du, sagen wir mal, dann nimmst du dir so ein rotes Gummibärchen raus, ja, flutscht es so erstmal im Mund hin und her, dass es ein bisschen nass wird und willst da dann auf die Lippen schmieren, dass die schön rot aussehen und glänzen. Ja, aber vom Küssen werden die röter, du. Und naja, hey, das ist der erste Schritt. Ach so, schon vorher. Warten, du küsst immer erst und fängst dann an, mit den Gummibärchen rumzupulen? Mein Lieber, wie war denn, was lief denn da bei euch im Biologieunterricht so ab? Ach, habe ich irgendwann abgewählt. Das war nicht so interessant. Bei den Mendelschen Gesetzen und so hat's aufgehört. Ja? Ja. Ach, da seid ihr zum Eigentlichen gar nicht gekommen? Nee, also unsere Biolehrerin hat so weit rausgezögert. Ja, und wo hast du denn deine Kenntnisse oder sagen wir mal deine Unkenntnisse her? Ja. Was das Zwischengeschlechtliche betrifft. Hörensagen. Und deine Erfahrung, ja. Ja, und am Freitag immer ein bisschen Sat 1 gucken. Freitag Sat 1? Ja, oder Samstag oder am Wochenende oder wie's ich was. Aha. Mann, Mann, ich kann doch nicht immer Tittensender sagen, wenn ich Sat 1 meine. Ach so. Ach so. Oder Videotheken? Nee. Nee? Nee. Eros Center? Nee, gibt's in Forstland nicht. Ach, gibt's nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du mehr weißt. Ey, es gibt, glaube ich, keinen Ort im Osten Deutschlands, in dem es nicht einen Imbiss, der bei Holger und Klaus bei Ute heißt oder und eine Videothek hat und ein Eros Center. Auch in Forst, sei dir sicher. Du warst noch nie in Forst. Nee, ich war schon in Forst. Ja? Aber das war noch die Zeit, als es noch keine Eros-Center gab. Aha. Da gab es den schwarzen Kanal noch. Hm. Was ein halbwegs Ersatz gewesen sein mag. Jedenfalls konnte man auch viel Spaß haben. Gibt's ja heute alles nicht mehr. Dafür gibt's Eros-Center. Ich hab dich neulich gesehen in... Ey, das muss toll gewesen sein. Ich bin ja auch super anzuschauen. So. Oder? Ja. Ja? Naja. Ist doch viel zu kicken für, sagen wir mal, die 1,20 Meter. Hä? Stimmt, du wirkst ziemlich klein. Ja. Ja, das wirke ich aber auch nur. Aber du bist alles eine Willensfrage. Muss mich mal sehen, wenn ich groß wirken will. Da bin ich gar nicht mehr zu übersehen. Aha. Echt? Mhm. Björn. Ja. Das war eines der aufschlussreichsten Telefonate, was ich so im letzten Jahr geführt habe. Das freut mich. Ich danke dir sehr dafür. Ja. Ja? Es war mein erstes. Ich werde noch üben. Die für den Bildungsstand der jungen Menschen in Brandenburg zuständigen Politiker, denen wird das kalte Grausen den Rücken hinunterlaufen. Was soll denn das jetzt insbesondere heißen? Den Biologieverantwortlichen. Tschüss. Tschüss. Björn, Kinder, wer morgen aufs Keimzeitkonzert geht, wenn da irgend so ein Björn aus Forst rumrennt, der ist wahrscheinlich an extrem übertrieben roten Lippen, die, sagen wir mal, wahrscheinlich wirklich bis in die Nasenlöcher und ungefähr Adamsapfel bis Nasenlöcher reichen zu erkennen, denn meidet den. Das würde ich insbesondere der jüngeren weiblichen Jugend angeraten sein lassen wollen. Guten Tag, wer bist denn du? Hallo Kuttner? Ja. Hier ist der Thomas aus Frankfurt, oder? Prima, prima! Ich rufe auch zum ersten Mal an, muss ich gleich dazu sagen. Sag mal, hat man als Frankfurt-Oderaner immer noch nicht bewusst Selbstbewusstsein, Frankfurt zu sagen? Naja, ich weiß nicht. Doch, eigentlich schon. Also ich sage es jedenfalls immer. Ja? Ja. Das finde ich auch immer ungerecht. Frankfurt ist immer Frankfurt am Main und Frankfurt an Oder. Ja, also ist immer Frankfurt an der Oder. Habe ich da auch so ein Problemchen gehabt, wenn ich da teilweise im Ausland war und die meisten Leute haben natürlich gleich gedacht, Frankfurt haben sie gehört. Mann, wie ist doch die älteste Universität Deutschlands und so. Ja, na klar, ja, die ist voll im Kopf. Kleist. Da hat man sich erstmal nicht getraut zu sagen Frankfurt oder. Ja. Oder man hat zu leise vor sich hin gemuschelt. Okay. Aber das geht inzwischen, denke ich mal. Frankfurt. Genau. Wie war dein Name? Thomas. Ach so. Ja. Und ich fand dein Erstgespräch von der auch niedlich mit dem Jürgen. Ich dachte erst, muss ich gestehen, dass du es ein bisschen arrangiert hast. Du wusstest nicht, wer ist, wa? Ja, nee, wie soll ich das arrangieren? Na, könntest du schon. Ja, es ist ja richtig. Mal kleine Kinder bestechen. Aber, naja, war jedenfalls ganz niedlich gewesen. Ja. Fand ich ganz gut. Oh, das war doch auch ganz niedlich, oder? Ja, eben. Ja. danke. Deswegen rufe ich an, weil die Art und Weise, wie du das so machst, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen krass, aber darüber kann man sich ja streiten. Frank? Nee, Ford? Nee, Thomas? Genau. Wollen wir noch aufs Thema versuchen klar, zu kommen? Ja, sicher. Ist denn Verführung ein Thema, was dich interessiert? Ja, sicher, klar. Ich meine, wo du ab und an mal in tiefe Nachdenklichkeit verfällst? Ja, na klar, man kann natürlich, wie du schon sagst, Verführung jeglicher Art. Ich meine, ich denke erstmal gar nicht mal an die sexuelle Verführung, weil die ist ja noch irgendwie manchmal ganz, ganz interessant. Schön, Thomas, sei ehrlich, als allererstes denkt man immer an sexuelle Verführung. Ja, aber davon schon. Kann man abstrahieren als erwachsener Mensch und sagen, okay, wir reden über was anderes, gibt wichtigere Dinge. Und ja, weiß genau auch, dass man es nicht so meint, wenn man es so sagt, aber man sagt es trotzdem so. Genau, also es gibt eigentlich wichtigere Sachen. Sagt also, man. Sagt man, ja. Sagt man, ja. Meint man nicht, aber man sagt's. Mann, okay. Okay, so. Das ist richtig. Also ich finde die Verführung, was du auch schon erwähnt hast, der Medien, der politischen Parteien oder zum Beispiel auch diese geistigen Verführungen, die ja noch weit gefährlicher sind, also sprich diverse Sekten und Vereinigungen, die finde ich ja weit gefährlicher und weit schlimmer. Und ich muss mich jedes Mal wundern, wenn ich sowas lese, in Illustrierten oder Ähnlichem, wie viele Leute da eben drauf reinfallen oder wie viel sich davon verführen lassen. Mal so. Thomas, ich muss mal sagen, die Sendung ist ja, sagen wir mal, nicht unpolitisch oder sowas, aber sie ist in dem Sinne unpolitisch, dass sie nicht so allgemein brambardisierend sein will, sondern schon immer, dass wir immer versuchen, über ganz konkret, nicht was man gelesen hat, sondern was man erlebt hat. Nee, naja, zum Beispiel. Erlebnisradio. Aha. Na, zum Beispiel habe ich damals selber erlebt, die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Leute eigentlich von der Gefährlichkeit ist jetzt doof, aber dass die eigentlich gar nicht mal so gefährlich sind wie jetzt irgendwelche anderen Sekten. Aber ich habe selber erlebt, meine Oma ist da Mitglied in den Zeugen Jehovas. Und zu Ostzeiten habe ich... Jetzt sag nicht, dass du erlebt hast, was deine Oma erlebt hat. Nein, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber sie hat halt jetzt, oder versucht immer noch, mich da, oder meine Familie, besser gesagt, da... dich zum rechten Glauben zu verführen. Genau, und sie erzählt mir eben seit 20 Jahren, dass nur noch wenig Zeit bleibt und jetzt müssen wir aber langsam mal zu ihnen stoßen, sonst ist alles zu spät und alles verloren. Ja. Und ich muss aber gestehen, dass ich die Leute immer ein bisschen bewundert habe. Ich habe es zwar nie verstanden, aber ich habe sie damals ein bisschen bewundert, weil die ja damals, gerade zu Ostzeiten, zumindest alle Männer den Wehrdienst verweigert haben und ins Gefängnis gegangen sind. Und die haben es ja von vornherein schon gewusst. Gut, die wurden auch dementsprechend erzogen. Und ich habe die ja wirklich echt bewundert. Aber was sie mir dann erzählt haben, dann haben wir eben keinen Konsens gefunden. Ja, das ist ja jetzt eher eine abgeschmetterte Verführung. Gibt's denn eine Erfahrung in deinem Leben, wo du selber, sagen wir, wider Willen oder auch bereitwillig dich hast verführen lassen? Da muss ich wieder dann ist es dann mehr die Verführung, also frauentechnisch gesehen jetzt. Ja, aber vielleicht, ich meine, auch die Verführung zum Kauf einer Mikrowelle. Ja, ist ja so ohne nicht. Ja, da hast du allerdings recht. Ja, und jetzt steht sie da und man weiß immer nicht, was man damit machen Mikrowelle soll. Mikrowelle nicht, aber ich habe eben dann zum Beispiel mich von Kauf zum Beispiel von irgendwelchen Klamotten verführen lassen. Also bin ich dann in Kaufrausch geraten, hab da irgendwas gekauft oder irgendwelche anderen Sachen, wo ich mir hinterher gesagt habe, na, das wäre eigentlich gar nicht mal notwendig gewesen. Und wodurch hast du dich da verführen lassen? Durch die Werbung, durch das Schnäppchenangebot oder durch eine besonders aufreizende Verkäuferin? Nee, auch. Also. Oder durch den Stress mithalten zu müssen? Nee, das wahrscheinlich nicht. Also war ein bisschen Eitelkeit gewesen, war ein bisschen die Verkäuferin gewesen. Also von denen ein bisschen Werbung war mit Sicherheit nicht gewesen. Ah ja. Also kann ich... Ach, und kannst du dich noch erinnern, wie die Verkäuferin das angestellt hat, dass du diese und dir diese unerträglichen Jogginghosen gekauft hast? Das waren keine Jogginghosen gewesen. Na, aber was war dann? Das war... Boxershorts finde ich auch immer prima. Oh Gottes Willen, nee, kann ich nicht rumlaufen, mach ich mal voll zum Klops. Oder Netz-T-Shirts finde ich auch total super. Oh, okay, auch nicht. Okay, ein Buddy-T-Shirt, sowas zieht nie an. Handgelenktaschen sind ja leider ein bisschen out. Oh ja, ein Glück. Ja? Nee. Was gibt's denn noch? So eine Sportanoraks finde ich auch immer flott. Mit lila und grün und blau. Ich amüsiere mich auch immer. Wenn ich die Leute sonntags mal mit dem Auto rumfahren sehe, dann steigen sie aus dem Jogginganzug und kaufen Zigaretten. Ja. Oder gehen irgendwo hin, finde ich mal wahnsinnig geil. Ist aber nur klasse, wenn man BMW oder Opel fährt. Ja, ach, die schrecken ja von nicht zurück, hier auch mit anderen Autos. Ja, stimmt. So ist es ja nicht. Also, was hast du dir denn da gekauft? Ich habe mir also ein Sakko gekauft, ich habe mir eine Jeans gekauft. Ach, Sakko klingt ja auch schon mal toll. Also, ich wollte mir wollte ich mir bloß eine Hose kaufen. Ja. So. Und dann ging es dann weiter mit Sakko und sie hat es dann so hingedreht und ich hab mich auch gern einwickeln lassen, muss ich dazu sagen. Ja. Da kam eben noch der Sakko dazu, da kam halt noch ein Hemd dazu. Und entsprechend farbiger Schlips, Seidenschlips? Nee, Schlips nicht. Socken? War ich eigentlich relativ selten. Also Socken? Nicht. Socken? Socken? Socken? Socken? Die müssen doch farblich auch passen. Nee, die habe ich mir nicht gekauft. Nee? Nee, hab ich gar nicht dran gedacht. Hat's auch gar nicht erwähnt. Ach. Jetzt im Nachhinein. Hast du weiße Socken eigentlich? Wie bitte? Hast du weiße Socken? Ja. Echt? Warte, ich weiße Socken hasse. Wobei, neulich hatte ich weiße Jeans an und so Tennisschuhe und schwarze Socken. Das sah aber auch total bescheuert aus. Ja. Oh Gott, in dem Moment habe ich schwarze Socken gehasst. Warum hast du die angezogen? Ja, weil ich immer nur schwarze Socken habe und denke, schwarz passt eigentlich immer, aber die Situation, da passen schwarze Socken überhaupt nicht. Mhm. Oder auch zum Beispiel völlig unbekleidet und nur schwarze Socken. Es gibt nichts Unpassenderes, was man in so einer Situation anhaben könnte. Ja, weißt du, was noch echt geil ist, wenn manche so rumlaufen in Shorts, in Boxershorts oder dergleichen und dann haben sie ihre Kniestrümpfe an bis hochgezogen. Super, super. Und dann noch irgendwelche. Ach, ich liebe das. Ja, ich finde das immer so cool. Vor allem auch, was Frauen manchmal anhaben, finde ich auch erstaunlich. Ja, Mensch, jetzt kommen wir aber ein bisschen weg. Aber ja. Vielleicht hat es dann vielleicht auch einen gewissen verführerischen Reiz auf dich? Was meinst du jetzt? Na, wenn Frauen was daneben nicht anhaben? Ja, auf jeden Fall wirken sie erstmal interessant. Auf irgendeine Art und echt? Weise. Ja? Ja, sicherlich. Kannst du dich erinnern, wo sowas vielleicht dazu, na, da wollten wir eigentlich nicht drüber reden, sexuellen Verführung geführt hat? Sagen wir mal einfach, dass er so einen Strickpulli anhatte, wie du ihn von deiner Mutti kanntest und mit Tod immer gehasst hast und dachtest, Gott, sieht die interessant aus mit diesem Pulli meiner Mutti. Nee, eigentlich nicht. Also sag ich jetzt mal, merkwürdigen Bekleidung eigentlich nicht. Es waren mehr andere Punkte dann, die mich fasziniert haben. Also die Kleidung war es nicht gewesen. Es war mehr die Ausstrahlung und die Art und Weise, wie sie halt redet und wie sie sich gibt, so eine Sachen. Ja, na, da ist man ja leicht zu kriegen. Wie bitte? Damit ist man ja leicht zu kriegen. Ja, aber sagen wir, durch Mann sowieso. Ja, aber wer, sagen wir, durch einen beschissen besitzenden, selbstgestrickten Polunder verführt wurde, das wäre ein interessanter Fall. Ja, ist mir leider nicht passiert. Ist mir leider auch noch nicht passiert. Weil ich vielleicht den Verdacht habe, dass es mir in der Jugendzeit als Verführer passiert ist. Weil ich durchaus dazu geneigt habe, beschissen gestrickte Polunder zu tragen. Andererseits ist mir da auch kein Fall in Erinnerung, wo ich jemanden verführt hätte. Ja, siehst du? Ja, ist schon bitter, wenn man so Rückschau auf die Jugend hält. Na, so schlecht war sie noch nicht gewesen, oder? Nee, nur Blunder sah scheiße aus. Aber ich meine, das hat man dann für ein bisschen anders gesehen. Man ist ja nicht mit der Gewissheit rumgelaufen, dass er einfach mal beschissen aussieht. Ey, gibt nichts Schlimmeres als Jugendweihe-Fotos von mir zum Beispiel. Oh, Jugendweihe, ja, das war ja auch noch. Ja? Ja. Hast du dir da mal deine Bilder nochmal angekickt? Ja, aber letzter Zeit nicht mehr. Ja. Letzter Zeit nicht mehr. Nee, ich denke auch dran, die zu verbrennen vielleicht. Wenn man mal da überlegt oder mal so guckt, stimmt, wie man so eingekleidet wurde, und weil es musste ja so irgendwie so sein. Ja. Wobei das natürlich, die ganze Jugend war ja an sich, naja. Kennst du auch die Situation, dass du mit deiner Freundin, sagen wir mal, so in alten Fotos blätterst, also alten Fotos, hast du eine Freundin? Zurzeit nicht. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Hast du mit der schon mal so alte Fotos durchgeblättert? Ja. Ja? Hm? Und wo so Situationen kommen, die so, oh Scheiße, hättest du die nicht besser wegtun sollen? Ja, ist schon passiert, ja. Ja? Was war denn? Ich kann ja drüber lachen. Ich meine, das ist irgendwie ganz witzig, finde ich. Ja, du müsstest deine Freundin dabei beobachten. Also selber muss man es mal natürlich gezwungen, drüber zu lachen. Da kann man über sie dann. Ja? Halt. Aber wenn der Mund so ins Säuerliche irgendwie abgleitet, da muss er halt dann durch irgendwie. Ja, das stimmt. Dann. Hoffentlich will sie da noch. Ja, das ist dann die andere Frage. Okay, danke erstmal für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Ciao. Hi, wer bist denn du da? Ich bin Marcel aus Spandau. Wer? Marcel aus Spandau, warte ich mal erstmal Radio, Elsa. Marcel aus Spandau. Ja. Marcel, wie alt ist man denn, wenn man in Spandau wohnt, Marcel heißt? Dann ist man ungefähr 22, das heißt noch. 22? Dann am 21. Juni sind wir 23. Ach, wir? Ja, ich bin Zwilling deswegen. Naja, ich gehe sprechen mit dem Chefarzt. Ach, du bist Zwilling? Ich bin Zwilling. Und wie heißt der andere? Na, auch Zwilling. Wir sind Doppelzwillinge. Du meinst, hast du ihn zu viel getrunken? nee, der Typ, kennst du was nicht? Nee. Ein Doppelzwilling? Was ist denn ein Doppelzwilling? Na, wenn man im Juni, gerade so Ende Juni geboren ist. Am 21. Und wieso ist man dann Doppelzwilling? Ich wollte dir von meinem Erlebnis erzählen. Nee, erzähl mir mal vom Doppelzwilling-Dasein. Das ist doch interessant. Das Doppelzwilling-Leben-Dasein? Ja. Das besteht darin, dass man halt immer zusammen ist. Also man ist nie alleine. Auch wenn ich jetzt hier alleine in der Wohnung sitze, bin ich irgendwo nicht alleine, weil ich habe meinen Doppelzwilling dabei. Du hast noch einen Bruder? Nee. Nee. Was ist denn der Doppelzwilling? Was? Mann, bin ich so doof? Oder ist es Marcel in Spandau? Ja, Marcel in Spandau. Warte mal, bleib mal in der Leitung. Ich werde mal noch jemand anders fragen, ja? Ja, gut. Ob der... Hallo, wer bist denn du da? Wenn Sie antworten möchten, sagen Sie bitte Antworte nach dem Signalton. Antworte nach dem Signalton. Ach so. Marcel, ich glaube, der kann uns nicht weiterhelfen. Das ist ein Verrückter. Na, das war ein Anruf. Ja? Das ist ein durchgeknallter Cyborg, oder wie die immer heißen. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo. Hallo. Hier ist Kathleen. Kathleen, weißt du, was ein Doppelzwilling ist? Ein Doppelzwilling? Ja. Weißt du, was ich von dir gehört habe? Nee. Nur den Jürgen. Und dann bin ich zur Telefonzelle und jetzt stehe ich hier und bin Ach jetzt so. Durchgekommen. Ach, schön. Ein Doppelzwilling. Ja, ich habe hier einen Doppelzwilling auf der anderen Leitung. Willst du dich mal mit dem unterhalten? Frag ihn mal, was das ist. Doppelzwilling? Na, ein Vierling. Was bist denn du? Ich bin eigentlich nur ein einfacher Zwilling. Ein einfacher Zwilling? Ich hab Kuttner eben angelogen. Ach so. Ich wollte ihn bloß ein bisschen zum Stutzen bringen. Süßte. Na. Kuttner wieder, ich will Kuttner sprechen. Nee, Stutzen. Ich muss dir sagen, ich habe so lange probiert, hier anzurufen im Sender. Hä? Und jetzt bin ich endlich durchgekommen. Hä? Und durch die ganze Probiererei tut mir schon das Ohr weh. Und jetzt sprichst du mit mir. Nee, jetzt spreche ich mit dir, das ist auch ganz schön überrascht. Aber Kuttner. Na, wollt ihr euch nicht noch einen kleinen Moment unterhalten? Ich dachte, ich hab's geschafft. Ja? Keiner ist unersetzlich, der Radiomoderator macht sich überflüssig. Ja. Du, weißt du, was dich verführt? Was verführt mich? Dich verführt immer zu sagen, hallo, wer bist denn du? Jeder Anruf verführt dich dazu. Ich bin dazu verführt, das zu sagen. Du, mich verführte eigentlich hier der kleine Jürgen. Ach so. Und was mich noch verführt, ist Eis. Und mich macht rum Geld und Frauen. Und Autos. Frauen. Frauen nicht so ist Männer, das Rock'n'Roller-Leben. Und Fahrradfahren. Und Bahn gehen. Ich war dieses Jahr schon viermal Bahn. Ja, also du bist, sagen wir mal, du meinst, du bist geneigt, gerne Eis zu essen, baden zu gehen und so weiter. Erdbeereis. Wärst du dadurch auch zu verführen? Hm? Wärst du dadurch auch zu verführen? Ja. Ja? Natürlich. Also wenn Marcel jetzt sich zum Eis einladen wäre, dann wäre er schon relativ weit? Was hast du gesagt? Ich hab das nicht gehört. Mein Lieber, hör du mal genau zu, kannst du eine Menge lernen. Über den Umgang mit Frauen, über den souveränen, ach, netten, charmanten, höflichen, old-fashioned Umgang mit Frauen. Oh nee, danke. Kannst du mich ja mal zum Eisessen einladen? Hast du gehört, Marcel? Wicke? Nee, du. Oder alle beide. Ei. Sehr gutes Eiscafé, ja. Mann, Mann, jetzt wird's ja doch sehr... Im Buchstagert. Da gibt's noch das gute alte DDR-Softeis. Ist das gut? Also, dieses Leckeis kostet 35 Pfennig das kleine und 1,30 Mark das größte. Na, das sind ja schon vernünftige Preise. Und vier verschiedene Sorten gibt es, also vier verschiedene Größen. Und ein normaler Eisbecher mit Sahne und Erdbeeren kostet 2,60 Mark. Kathleen, wie war dein Name? Kathleen, ja. Kathleen. Ich komme mir ein bisschen vor wie in der Bolle-Musik vorhin. Ich weiß nicht, ob du die noch gehört hast. Das fiel mir auch gerade Wir kommen bei 100,6. Oh, das ist schrecklich. Ja. Nein, das war ein super Song. So, jetzt muss nochmal jeder schnell von euch kurz hintereinander eine Verführungsgeschichte erzählen. Und der andere hat die Chance, noch eine Zwischenfrage zu stellen. Einverstanden? Okay, Marcel fängt an. Kathleen, Marcel erzählt und du kannst aber zwischenfragen. Ja. Na gut. Also meine Verführung war, da war ich ungefähr 7 Jahre alt und da hat mich ein Nutella-Glas verführt. Also ich bin da so durch Reiche gestratzt und hab halt das Glas gesehen und seitdem stehe ich auch voll auf Nutella, weil da in dem Moment hat mich das Nutella-Glas verführt. Ach so, ich dachte, dich verführte das Glas. Na, der Inhalt natürlich. Also das optische Glas, das hat mich natürlich verführt. Das war natürlich die Optik. Aber ich wurde, sag mal so, die Ballern hat das immer gegessen und seitdem war das natürlich klar. Und Nudossi hast du dann verschmäht, ja? Was? Unser Nutella. Das Nudossi. Was? Das kennst du bestimmt nicht. Nee. Mensch, ey, wir sind vor allem halbautomatischen Anrufbeantworter. Da war ja schon die Stimme des Ostpromarktes okay, zu hören. Hat, jetzt ja? erklingt sie wieder, ja? Was mich verführt hat. Wir sind als Kind mal auf so eine Holzstapel geklettert und dann auf so ein komisches Dach. Da wurde Holz drunter gelagert. Und das habe ich mit einem Freund, da sind wir mal so aufs Dach geklettert, auf einen Holzstapel und dann runtergesprungen. Und dann ist er ganz vorne an der höchsten Spitze runtergesprungen vom Dach. Und dann hat er mich dazu verführt, auch darunter zu springen. Und sagte dann, da unten liegen ja ein paar Holzspäne, ne? Was natürlich nur einen Zentimeter ausmachte. Naja, dass ich nachher auf den Rücken gefallen bin. Das gehörte wahrsclich zu jetzt den finsteren Plänen stellen. Dieses abgefeimten jungen Mannes. Darf ich meine Frage stellen? Ja? Ja? Kennst du die Werbung? Ich weiß nicht genau, von was ist denn die? Na, wo der, ich glaube, die geht um einen Kuchen. Wo der nach Hause kommt zu seiner Mutter und da siehst du so die Bilder vom Frühjahr, wo er von der Scheune ist. Ach so, gefallen. Ja. Ja, genau. Hier, das war aber da ist er doch mit so einem Bollerwagen runtergefahren. Genau, da ist er hingefallen, der arme Junge. Ja, aber. Kinder, muss man dazwischen gehen? Wollt ihr noch die Telefonnummern austauschen? Na, Kicher? Ja? Ich meine, wir können uns ja so noch ein bisschen weiter unterhalten. Oder ist die Sendezeit zu kurz? Ja, die Sendezeit ist relativ kurz. Ich würde ja noch normale Musik spielen und ab und an halt schon auch doch Interesse, selber zu Wort zu kommen. Na gut. Ja, jetzt muss Ena seine Telefonnummer sagen. Am besten Marcel, der hält es aus und Kathleen kann er dann zurückrufen. Einverstanden? Nummer hier bin ich aber ganz selten. Naja, im Moment bist du da, wa? Ich habe keine Telefonnummer. Das ist dann ganz günstig, wenn die von Marcel dann rüberkommt. Warte mal, wie ist denn die? 372-2944. Kannst du dir das merken? 2944. Ja. In Berlin. Ja, genau. In Spandau. Genau. Ist ein Eiskenner, Kathleen. Und ein Nutella-Fan. Moment, sag mal nochmal. 372-2944. 2944. Richtig. Und den ob ich's mir. Hey, ladet er mich zur Hochzeit ein? Na, ja, wenn wir mal wieder durchkommen, wenn wir nicht mal irgendwie wieder erreichen. Gut. Tschüss. Ja. Die Nummer nochmal. 372-2944. 2944. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Na, da passt es ja natürlich, glaube ich, erstmal schnell nochmal den wunderbaren. Ach, in der letzten Sendung habe ich ihn ja laufend gespielt. Hier soll er nochmal kommen. Quasi Rilke. Lemmy Caution, Eddie Constantine. Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Lied. Du, der ich's nicht sage, dass ich bei Nacht weinend liege, deren Wesen mich müde macht wie eine Wiege. Du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht, meinetwillen, wie, wenn wir diese Pracht ohne zu stillen in uns ertrügen. Sieh dir die Liebenden an, wenn erst das Bekennen begann, wie bald sie lügen. Du machst mich allein. Dich einzig kann ich vertauschen. Eine Weile bist du's, dann wieder ist es das Rauschen, oder es ist ein Duft ohne Rest. Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren. Du nur, du wirst immer wieder geboren, weil ich niemals dich anhielt, halt ich dich fest. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Los Divididos, die, wie man mir versichert, Ah, jetzt hat mir ein Regler zugemacht, die, wie man mir versicherte, musikalischen Götter Argentiniens mit Huelga des de Amores, was wohl, glaube ich, so viel heißt wie der Streik der Liebenden, was würde besser hinter dieses wunderschöne Rilke-Gedicht, das nur einfach Lied heißt und von Oskar Werner vorgelesen wurde, passen. Was muss ich jetzt sagen? Ich muss nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. In Potsdam 0331 721 39 32 721 39 32. Da könnt ihr, weil hier ja die ganze Zeit verquatscht wird, habt ihr da Gelegenheit als Ausweichvariante. Wer mich hier nicht erreicht unter dieser Nummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Also wer da nicht durchkommt, und das im Moment dürfte relativ schwierig sein, der sollte die 721 39 32, den halbautomatischen Anrufbeantworter, anrufen. Er könnte da sein Verführungserlebnis auf Band sprechen. Das wird dann inhaltlich aufbereitet am Beginn der nächsten Sendung, am nächsten Dienstag nach 22 Uhr, hier auf Fritz im Sprechfunk abgesendet. Ich hoffe, jetzt ist alles klar. Wir telefonieren hier weiter, geht immer noch um Verführungsgeschichten. Bisher war ja noch keine so richtige dabei. Der coolste Profi dabei schien mir noch ganz am Anfang, der Jürgen. Hi, wer bist denn du? Hallihallo, hier ist der Blaufalke. Hehehe. Da brauchst du ja nicht so zu lachen, guten Tag. Ja, du hast so gehechelt. Ach so, na scheiße, Mann. Ey. Bei mir würde sowas als Lachen überhaupt ja nicht durchgehen. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ah, ja. Schon wieder ein Hecheln. Nee. Hä, noch eins. Ich hab mich gerade verführen lassen. Wozu, hier anzurufen? Erstens bitte, zweitens. Ja, wodurch denn, wodurch denn? Durch meine tolle Frisur? Wieso deine? Ich hab deine leider noch nicht gesehen. Weil echt? Oh, die ist so klasse. Du hast keinen Fernseher. Nee, ach so. Ansonsten wird die Frisur ja immer eine Stunde live übertragen, am Freitag Mitternacht. Meinst du? Ja, das ist irgendwie Friseurstudio. Siehst du, das hat man hier auch gehabt, 3 Stunden. Da ist eine tolle... Wieso? Mittlerweile haben wir blaue Haare und Michelle lacht sehr. Blaue Haare? Die haben dir die Haare blau gefärbt? Ja, richtig. Die Verbrecher. Ich finde das ganz lustig. Ach so. Weil, wisst ihr, wenn man kurze Haare hat, dann will man nicht mit den Kurzhaaren sympathisieren. Dann muss man was dagegen tun. Ach, wenn man kurze Haare hat, muss man was gegen die kurzen Haare tun? Gegen den Kurzhaarigen. Ach so. Ach, den Kurzhaarigen in dir. Ja, an mir kommt der selten hoch. Der quasi identisch ist mit dem inneren Schweinehund. Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee, also der innere Schweinehund ist ja was ganz anderes. Der innere Schweinehund ist ein Pitbull, habe ich vorhin gerade wieder festgestellt. Naja, der innere Schweinehund ist ja eigentlich mal der, der die Verführung einfach mal verführt. Der war, der die Verführung verführt? Naja, in eine andere Richtung. Ach, hast du so ein Erlebnis abweichender Verführung? Dass du zu dem einen verführt werden wolltest und zum anderen verführt wurdest? Oder dass du zu dem einen verführen wolltest und dann ganz woanders gelandet bist? Nee, ich glaube nicht. Ich lande leider immer jeden Sonnabend bei der alten Försterei. Ach. Wenn man sehr verführt. Ja, da reizen dich diese 11 über den Rasen springenden, kurzbehosten jungen Männerbeine? Richtig. Da immer wieder dahin zu latschen? Total komisch. Weil und dann sitzt du in der ersten Reihe und trotzdem noch ein Opernglas? Nee, ich sitze meistens nicht in der ersten, aber in der letzten. Jetzt sag mal, wieso in der letzten Reihe? Weil man da besser küssen kann? Nee, da sieht man aber besser. Ach so. Sag mal, wie groß ist denn, wenn man jetzt Fußballfan ist, wie du das ja scheinbar bist? Richtig. Wie groß ist da, Eisern Union, wie groß ist da so die homoerotische Komponente? Könntest du das in Prozent annehmen? 17%. 17% etwa? Ja, ist ja doch relativ viel. Ich wundere mich auch immer. Ist ja im Grunde eh ein kompletter Spieler, wa? Ja. 17%. Doch. Wer ist denn da der Fußballer deines Herzens? Naja, Sergei Barbaret. Ach ja? Ja. Hat der so tolle Beine? Auch. Was noch? Eine tolle Kurzhaarfrisur, nehme ich an? Ja? Ja, aber jetzt hat er den Bart wachsen. Ein ganz bezauberndes Muskelspiel? Und ein ganz bezauberndes Muskelspiel? Auch das. Und irgendwie wirken die Hosen immer zu eng. Ja, really. Ja, toll. Er hat eine schöne, weite, lange... Ah, da schwappert jetzt so immer drin und so. Ja, das ist François Villon. Wer lang hat, lässt lang hängen. Zum Beispiel. Ja, also das ist aber jetzt irgendwie dein Verführungsbereich. Ja, richtig. Was macht noch eigentlich Verführung? Wie teuer kostet da der Eintritt eigentlich immer? Mäßig 6 Mark. Also man kann auch hinten jemanden zaubern, wenn man sich nicht erwischen lässt. Mhm. Der Insider-Tipp. Und da ist jeden Sonntag, tippeln die da über den Rasen. Ja. meistens. Ja, das ist erstmal so. Ich habe ja so null Ahnung vom Fußball. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben bei einem Fußballspiel. Also, da würde ich dich ja mal einladen, aber... Ja? Also, ja, ja. Aber die schönen Zeiten, wo man noch Flaschen werfen konnte und so, die sind doch vorbei, oder? Boah, wenn Chemie Leipzig wiederkommt und so, geht es wieder los. Ja? Und Dynamo Dresden kommt der nächste Jahr und so. Ach ja, weil die jetzt auch runter auf den Level der alten Försterei gestuft wurden, wa? Ja, richtig. Und fies ausgetrickst. Und dann wird es wieder sehr böse werden, obwohl, das ist alles nicht mehr so ganz so schlimm wie früher. Nee? Nee, wo früher gegen Halle und so, da war doch ein bisschen mehr los. Ach, und jetzt hält der Osten zusammen, oder wie funktioniert das? Nee, der hält ein bisschen mehr zusammen. Wer hält mehr zusammen? Der Osten. Ja, meinte ich. Ja, ja. Ja, ja. Dann prügelt man sich nicht mehr ganz so. Ach so. Man sagt zwar blöde Sau. Nee, weiß ich nicht. Ach, da sagt man dann bloß noch so freundschaftlich blöde Sau. Ja, ja. Dumme Potsau aus Halle. Genau. So eine Sachen. Mal und zwinkert sich aber hinterher zu. Naja, ein dummes Sachsenschwein kann man ihn auch machen. Weil man sich eigentlich so lieb hat. Richtig. Weil man ja auch aus dem Osten ist. Richtig. Ja, und über einen Fußballtisch gezogen wurde. Ja, Union sowieso. Ja, Union sowieso, ist naja, klar. Ja, das Gleiche. Ja. Und nun schaffen sie es sportlich nicht mehr. Sag mal, wann fängt denn da immer an, dein Fußballspiel? 14 Uhr, aber jetzt ist sowieso Sommerpause. Ach, und was macht man dann vorher? 14 Uhr ist ja doch relativ spät. Man kann zum Beispiel in Union-Treff vorher gehen und... Nicht ganz so. Ach, und da den Spieler seines Herzens begutachten? Nee. Die laufen sich da schon warm, oder? Da laufen die sich warm und man wird man so sehr mehr dem Bier seines Herzens zugewandt. Ja. Berliner Bürgerbräu. Ah ja. Und dann danach ist es sowieso Pflichtveranstaltung. Danach ist sowieso Pflichtveranstaltung. Ja, aber wo hat man denn Chance, sagen wir mal, dem Spieler seines Herzens zu begegnen und den möglicherweise zu einem, sagen wir mal, Schokoeisbecher zu verführen? Ach, das geht schon. Ja? Muss man ihn danach mal so ansprechen, wenn er über quer beim Platz läuft. Ach, hast du schon mal gemacht? Hast du schon mal gemacht? Naja. Ja, ja. Nee. Ich sollte ja sagen, aber ich hab's wirklich nicht gemacht. Hast du noch nicht gemacht? Nee. Weil du Angst hast, dass er dich nicht nett findet. Och. Und das ist ja blöd, wenn der Spieler seines Herzens einen nicht nett findet, oder? Da ist man ja schwer deprimiert. Ja, bestimmt. Oh, oh, oh, oh. Ja, dann sollte man das lieber auslassen. Ansonsten kann man natürlich lecker den Schoko-Eisbecher, Eistee der Mückelheim essen. Ja. Um nochmal auf die Flucht zu kommen. Wie vorhin die junge, nette Dame. Mensch, Kinder, alle fahren so aufs Eis ab. Ja, ich dachte, das wird jetzt endlich mal so richtig hardcore. Wir gehen zur Sache. Heute sprechen wir über Sex, aber passiert ja nichts. Das landet alle beim Eis. Ja, Politik sind alle sowieso frustriert, ist klar. Aber du wolltest doch ja nicht so über Sex sprechen. Nee, wenn ich sage, ich will nicht drüber reden, dann würde ich schon ganz gerne drüber reden. Ich will da nicht so direkt sein. Ja, ich meine, dann muss ich mal hier jetzt den Telefonhörer weitergeben. Ach, wer ist denn da? Michelle, die will wirklich die. Michelle, geht die auch immer auf den Fußballplatz? Geht selten zum Fußballplatz, glaube ich. Selten? Ja, aber die hat eigentlich gar keine Lust, ans Telefon zu kommen. Aber ach Mann, Michelle, lass dich mal verführen. Michelle, los. Echt, hier. Komm doch mal hier sitzt echt eine total süße lila Pause am Mikrofon. Ja, wirklich. Na, ganz nett. Hi, cool, so ein Reizner, Junge. Hier sitzt lila Pause. Hier futtern mal gerade Tomaten und Paprika. Und trinken guten Wein. Wir lassen uns hier von lila Haarfarbe, Paprika, Tomaten, Wein, naja, und von dir natürlich verführen, ne? Echt? Echt? Wozu lasst ihr euch jetzt von mir verführen? Naja. Gutes tun? Nee, das ist nicht zu erwarten bei der heutigen Jugend, oder? Die kann irgendwie nicht. Lacht die? Meine Tunken. Ja. Lacht die? Hat die gelacht? Ja, ne? Sitzt ihr beide ganz alleine da? Was? Sitzt ihr beide ganz alleine da? Ja, ich wollte eigentlich schon nach Hause gehen, aber. Wer hat denn wen eingeladen? Ich hab mich selber eingeladen, weil sie musste mir ja die Haare machen. Ah ja. Und. Hast du jetzt da bloß auf die Haare spekuliert? Jo. Sei mal ganz ehrlich. Ja, ja. Wir können Michelle rausschicken. Nee. Wenn wir mal ein Gespräch. Wer hat denn die Tomaten und die Paprika mitgebracht? Das hat sie alles so wegbereitet. Sie ist die Rohkostverantwortliche in eurer Beziehung? Und ja, du hast dich. Weil wir waren auch zusammen in der Klasse. Ich grüße herzlich die 3042 und ja. Da war sie auch immer. Und du hast aber für den Alkohol gesorgt. Bestimmt. Und jetzt so ganz selbstlos oder sagen wir mal nur frisurbezogen oder hast du möglicherweise gedacht, naja, die erste Drittel Flasche, die geht für die Haare drauf, aber dann sind ja noch zwei Drittel, was vielleicht knappe 0,5 Liter sind. Schon die zweite Flasche, aber... Ach, schon die zweite Flasche? Da ist die erste voll mit dem Haarschnitt drauf gegangen. Ja, das war ja auch die rote, wa? Ja, wie viele Flaschen sind denn jetzt noch da? Wie viele Flaschen sind noch da? Ist nur wie leider hier bald zu Ende. Die zweite ist jetzt die letzte und die ist schon fast am Ende. Ich glaube, da haben wir noch ganz wenig bloß noch drin. Oh, oh, oh, oh, da musst du jetzt aber doch enorm beschleunigen, oder? Ja, ich möchte mal meine Verführungskünste anwenden. So richtig so ein Antritt heißt es doch, wa? Ja. Wenn die so ja, durchstarten. So wie Koban ja, dass hinten die Rasenfetzen hochfliegen, hochgerissen durch die Stollen. Da Stollen heißen sie. Stollen. aber... Ja, so Dresdner Weihnachtsstollen. Genau wie die Weihnachtsstollen. Ja. Mein, sag mal, lacht die Michelle so laut oder sind es da doch noch eine Busladung eben eine getroffen? Nee, keine Busladung. Nee? Lacht. Michelle lacht wie eine Busladung? Ja. Michelle, lach mal nochmal. Oh, das war jetzt aber eher guttural. Guttural. Guttural. Michelle, lach mal nochmal. Guttural. Nein. Da lacht der Onkel im Radio aber gleich guttural. Wenn so ein entschiedenes Frau-Nein kommt. Ja, so richtig schön, ja. Ey, Kinder, widmet euch schön den Tomaten. Ist denn da wenigstens noch Vorrat, dass du wenigstens einen Vorwand hättest, noch zu bleiben, wenn die Flasche auch schon leer ist? Ich weiß nicht, ich muss mal in den Kühlschrank. Ja, dass man sagt, ach, wir wollen mal noch die Tomaten zu Ende futtern. Richtig. Ja? Und ja. Lichtmäßig? Ja, Kerzen. Naja, das ist doch schon mal gut. Elektrische. Ja, das wirf mal aus, da die Glühbirne auswerfen. Mhm, dann bleiben nur Kerzen. Gut, danke ich euch für den Anruf. Ja, danke. Gleichfalls. Ja, und hört jetzt nicht mehr so viel Radio, das lenkt unheimlich ab. Ich wünsche auch allen anderen, die noch durchkommen wollen, viel Spaß. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Hi. Hi. Na, Babe. Na, Sweetheart? Wie geht's? Wer bist denn du? Ey, kannst du dich noch an die Göttlichen erinnern? Die Göttlichen? Von deiner Ostersendung, Osterkatastrophen. Ah, muss ja jetzt auch richtig schwer zurückdenken. Ey, wenn es was gibt, woran ich mich nicht erinnern kann, dann sind das meine Sendung. Hey, das ist aber eine Grundvoraussetzung dafür, so eine Sendung machen zu können. Kannst du dich noch an die Leute erinnern, die von den Ärzten ständig gelabert haben? Ja. Ja, ich bin die. Du bist die Ärztin gewissermaßen. Ja, genau. Ja. Ach, na, da sind wir jetzt. Sag mal, bist du etwa das, was man einen Groupie nennt? Oh, ja, ganz doll, du. Ja, wirklich? Ja, echt. Na, da ist ja Verführung aber doch total angesagt, ja, oder? Ja, total. Ich wollte dich nämlich eigentlich auch fragen, wie man dich so sexuell verführen kann. Ja, indem man zum Beispiel erstmal fragt, wie man mich verführen kann, dann würde ich irgendwie eine Latte von, sagen wir mal, wirklich durchgreifenden, gut funktionierenden und in aller Regel praktikablen Maßnahmen nennen und dann bräuchte man die bloß zur Anwendung bringen und schon hätte man mich sexuell verführt. Ja gut, dann lass mal die Latte laufen. Nee, dann muss ich ja aufpassen, und sonst, weil das ist natürlich, ich kann schwer davon aussehen, dass jetzt, wenn ich jetzt so eine Latte sage, ja, die ist oft sehr situationsgebunden. Ah, und dann kannst du dir aber vorstellen, du stehst in der U-Bahn und dann fängt jemand an, zu so einer sexuellen Verführungsmaßnahme zu greifen, die, sagen wir mal, eher für die Situation Imbissbude gedacht ist. Und dann geht das alles völlig schief. Kann es sein, dass du mich gerne reden hörst? Es kann sein, dass andere Leute mich gerne reden hören. Und mir dafür so, ja, irgendwie viel Geld in den Rachen werfen, nur dass ich mich hier hinsetze und rede. Ja, ist doch praktisch, oder? Ja. Naja. Ja, das ist relativ praktisch, ja, ja. Naja, aber es ist endlich mal ein gutes Thema. Wie verführt man denn Ärzte? Oh, ja, das ist... Ach, die Mandeln hier. Soll ich mal die Brust frei machen? Nee, am besten nicht beachten. Du musst echt so tun, als wenn das Arschlöcher wären. Ja, das fällt doch aber nicht so schwer, wenn da 5000 unten stehen, die Ärzte, und die spielen oben Teufel aus dem Hals und werden unten überhaupt gar nicht beachtet. Die ganz dumm kreischen, also die schreien so verrückt und deswegen... Ja. Das ist doch ganz gut. Nee, aber wir haben die auch von dir gegrüßt. Wen? Ihr habt die Ärzte von mir... Ach ja. Und, wie haben sie reagiert? Willst du es echt wissen? Ja, klar, die haben abgekotzt, ist doch völlig klar. Ja, also ich bin so hin und meinte so zu Felse, ja, schönen Gruß von Kuttner. Und er so, Kuttner, war also nicht so krass begeistert. Ja, ich hatte mal ein großartiges Telefonat mit denen. Echt? Erzähl mal, was war denn da? Nö, es war nur schön. Ihr könnt euch also tatsächlich nicht leiden, ne? Nö, kann die schon leiden. Die hatten bloß irgendwie Schwierigkeiten darzustellen, dass sie wirklich die Ärzte sind, weil ich eine halbe Stunde lang behauptet bin, ich bin die Ärzte. Oh. Oder kannst du dir vorstellen, da hat die voll an die Wand gespielt, da sind sie überhaupt nicht mehr zum Zuge gekommen. Du meinst beim Sprechfunk oder was? Nö, das war so überlappend, da war irgendwie Konzertübertragung. Na, ist ja jetzt auch, ja, wir müssen aufs Thema Verführung kommen, verdammt nochmal. Ja, dann komm mal. Ich hab dich ja gefragt, aber du weißt mir ja aus. Naja, logisch. Wieso denn? Ey, na pass mal auf, so ein Mann ist doch nicht irgendwie, der ist doch nicht mit einem Kippschalter zu betätigen. Na dann. Wie alt bist denn du? Na, was schätzt du denn? Na, 16 würde ich sagen. Ja, ganz gut. Also. 15. Fast 16. Nee, also eigentlich ein bisschen älter. 17? Ja. Also bald 17. Nee. Nee, jetzt irgendwann im Spätherbst wirst du. Ich werde nur in 5 Jahren 17, du. Ja. Ach, und da ist jetzt, sagen wir mal, sexuelle Verführung ist schon echt ein angesagtes Thema, wo man sich Gedanken drum macht. Du musst nicht mal alles glauben, was ich laber. Na, ich frage ja, ne, darum frage ich ja. Wenn ich es glauben würde, hätte ich ja nicht nachgefragt. Ja, klar, logisch, es ist ein Thema, es ist immer ein Thema, Babe. Babe, ist gut. Ja. Du bist da, das ist enorm erotisierend. Ja, finde ich ja, auch. Ja, da wirst du als Mann gleich total schwach. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Wusstest du eigentlich, dass deine Stimme unheimlich sexuell anregend ist? Mm, das ist eine der erotischsten Stimmen, die deutschlandweit also ausgestrahlt wird. Überhaupt. Auf jeden. Überhaupt. Doch, jetzt, nee, jetzt erzähl mal. Also, ja, also es läuft mir immer derart prickelnd und kalt den Rücken runter, wenn ich mir dann manchmal selber eine Kassette der Sendung einlege. Denke, Gott, ist das ein erotischer Typ. Oh Gott, machst du es echt? Ja, aber nur, wenn ich es, um mich zu erotisieren. Ah, fährst du deine eigene Stimme drauf und ab? Und möglicherweise gleich noch anwesende Frauen mit zu erotisieren. Na, das hast du ja ganz gut drauf. Du kannst dir vorstellen, das ist ein totale, dann ist aus einem Kassettenrekorder wird ein Eros-Center. Oh, krass, Babe. Toll, Sweetheart. Du solltest immer so eine Kassette bei dir haben. Das wirkt immer. Hab ich auch. Hoch auf Ärzte. Ja, ja. Wenn doch. Du denen die vorspielst, da schmelzen die gleich hin. Kannst du wissen. Glaub ich auch, du. Und fangen an, mit Boxershorts zu werfen, wo sie sich ja in der Regel immer nur umgekehrt bewerfen lassen, oder? Mhm, ja, doch. Also die bewerfen sich auch manchmal gegenseitig. Womit wirft da? Bei denen wird immer mit BHs geworfen, wa? Ja. Ja? Super, ne? Und wie viel BHs bist du schon losgeworden, so bei den Ärztekonzerten? Ja, ich bin ja eine von den Coolen, ich mach sowas nicht. Ach so. Ja. Und wenn, dann nur die von Mutti, wa? Nee. Weil die vielversprechender, nicht? Babe. Gut. Wie ist es denn jetzt mit den Verführungen so? Hast du denn schon mal jemanden verführt? Oder bist du vielleicht schon mal schön verführt worden oder schön dämlich verführt worden? Sicher, wa? Ja, es wollte mal jemand mich verführen, aber auf eine sehr, sehr plumpe Art und Weise, wo ich mich dann halbwegs totgelacht habe. Also das ist ja dann eher nicht verführen, wa? Das ist ja eher... Naja, soll ich das mal erzählen? So. Sehr lustig. Ja? Und zwar stand ich so an der Bushaltestelle. Ich muss mal ein bisschen leiser reden. Warum? Und, ja, weil die Erziehungsberechtigten sonst mithören, wa? Und die dürfen nicht hören, dass du öfter an Bushaltestellen rumstehst. Oh, sehr, sehr schlimm, ey. Nee, also ich stand halt an der Bushaltestelle rum und dann kommt da so ein kleiner Milchbubi an, weiß auch nicht, was der wollte. Und er kommt so an, so, hast du mal ein Taschentuch? Ich so, bin erstmal so Stunden ausgelacht. Das fand er dann nicht so cool und ist dann gegangen. Also ich meine, der kam ziemlich peinlich rüber. Das, war sehr das hast du irgendwie gleich als Verführung, die Frage, nein, hast du mal ein Taschentuch? Mann. Hast du als versuchte Verführung? Ich mache, Mann, keine Verführung. Muss nicht mal, ich sagte, du sollst nicht alles so ernst nehmen, was ich sage. Nee, aber ich nehme mal ernst, was ich sage, das ist ja Unterschied. Aber du nimmst dich zu ernst. Ah. Ja, jetzt bist du platt, wa? Platt wie eine Briefmarke, sozusagen. Ja. Nee, also jetzt echt mal, eigentlich könntest du mir mal antworten auf meine Frage, weil du weichst eigentlich ein bisschen aus. Ich würde dir gerne Musik vorspielen, die von einem der großen Verführer dieses Jahrhunderts handelt. Oh nee, ey, deine Musik nervt man schon so ab, ey. Ja, echt? Ja. Das ist doch prima. Genau deiner Zweck, der erfüllt genau den Zweck. Ja, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht hören, eigentlich würde ich viel lieber mit dir ablabern. Ja, stell doch mal eine Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Ja. Sehr witzig, du bist ja ein richtiger Scherzkick. Ja. Ja, ja. Nee, gut, hast du schon mal irgendwelche schwulen Erfahrungen gemacht? Nein. Das ist ja schade. Wieso? Ah, ich finde es sympathisch. Ja, ja. Ja, dann bin ich ja aber jetzt nicht berufssympath. Nee, das stimmt auch. Ich habe schon schlechte Sachen über dich gehört, aber... Schön, dass... ja. Kennst du die Sache Quid pro Quo? Ja? Ja, dann mach das mal. Und was heißt denn Quid? Was meinst du jetzt mit Quid Kennst pro Quo? Kennst du Schweigen der Lämmer? Den Film? Ja, kenne ich. Ja, und zwar, ich stelle dir eine Frage, du stellst mir eine Frage. Ich will ja keine Frage mehr stellen. Ich versuche jetzt irgendwie geschickt aus diesem Gespräch rauszukommen. Ja, weil du bist eigentlich viel zu hohl. Ja. Nee, Quatsch, ich will dich noch nicht beleidigen. Eigentlich bist du ja ganz cool. Das ist schön. Ja, das ist ja? Toll. Mann, ey, du bist ja auch ganz schön langweilig. Ja. Sehr aufregend, mit dir zu telefonieren. Ja, sagen viele. Mhm, doch. Mhm. Ah, du bist halt nicht ganz so blöd wie sonst. Weil normalerweise bist du ja so, du schmeißt dann sofort raus. Ach, das nennst du blöd? Naja, also... Wie weißt du, ich halte mich immer für blöd, wenn ich irgendwie Leute dann doch zu lange in der Leitung lasse. Nee, ich finde es immer blöd von dir, dass du die so unnett rausschmeißt. Ich meine, auch wenn du dich mit irgendwelchen Leuten ganz nett unterhaltest, dann sagst du immer so voll unfreundlich, ja, tschüss. Kannst du nicht mal irgendwie so ein bisschen netter sein? Hey, Babe. Ja, Babe, was willst du denn? Let's make Schluss. Ja, Englisch bist du auch nicht so der coolste Typ vom Welt. Ganz nett, hä? Ja, Sweetheart. Sweetheart. Let's. Wollen wir auflegen? Naja, du brauchst ja nicht auflegen, nur ich, ne? Kann ich mehr. Ja, ich kann auch auflegen. Ja, ich kann auch nicht mehr. Kann ich mehr singen, ich meine Gitarre spielen. Aber es war ziemlich geil mit dir. Ey, meine Süße, und ich spiele ein ganz schönes Lied. Okay. Sexy. Handelt von mir sexy, und ja, wünsche ich dir noch. Von dem größten Verführer, den es gibt auf der Erde. Wenn du nachher nach Hause kommst, dann schlaf gut und träum was Süßes. Ja, tschüss, Babe. Was Schönes, ciao. Bye, bye. Bye. ist die falsche Musik. Hier ist die richtige Musik. Ist eine Musik für Babe. Straßburg lag im Sonnenschein und ich sah ihn allein. Martin, weißt du, wie verliebt wir sind, sagte er im Sommerwind. Martin, ich denke immer an die Zeit und keine Stunde tut mir leid. Einmal wird er vor mir stehen und ich träum vom Wiedersehen mit Martin, Martin, denn seine Liebe war so schön. Straßburg liegt Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Darf ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen? 0331 für Potsdam 721 39 32. Da ist der Halbautomat zu erreichen und da können junge Menschen ihre Verführungsgeschichten kurz auf Band sprechen und sie sich selber zum Beginn der nächsten Sendung in der nächsten Woche anhören. Guten Abend. Ja, hallo? Ja, hallo? Hallo? Mensch, heute sind ja aber wieder viele extrem junge Menschen on the road, ja, wa? Hallo. Ich freue mich ja jetzt mal durchzukommen sein und schöne Grüße erstmal. Ja, prima, vielen Dank. Ja, bitteschön. Wer bist denn du? Samuel. Samuel? Ja. Ja, und du verfügst auch über einen reichen Schatz an Verführungserfahrungen. Ja. Ja. Yeah. Also erstmal hat es mich verführt, hier anzurufen. Eine geniale Brücke, die du dir da selber baust. Ich habe jetzt abgewartet, wie du reagierst. Ja, ich reagiere beifallend. Gut. Und Süßigkeiten, die verführen mich ja auch. Und Geburtstagsparty, wo ich jetzt auf einer bin, also nicht mehr so richtig Party. Ja. Weil schon ein bisschen abflauend. Klingt ganz so, als wenn das zentrale Verführungsobjekt immer noch Süßigkeiten wäre. Oder ja, also gezuckerte Kondensmilch. Ja. Erstmal auch Schokoladenpapier. Ja, prima. In den Alkohol haben wir gar nicht. Ja, nee. Ja, nee, lasst mal, ist gut so. Aber das ist jetzt irgendwie, sagen wir mal, die Mitte von Verführung. Ja, so würde ich so mal. Ist ja aber doch, wo sich, sagen wir, vielleicht Geschmackserlebnisse, aber jetzt kaum so wirklich erzählbare Geschichten drum ranken können, oder? Nee, so richtig erzähl nicht. Hm? Kannst du dir vorstellen, dass ich ein enormes Interesse daran hätte, dass jemand mal eine Geschichte erzählt? Ja, worüber denn? Willst du über... Über Verführung, aber jetzt sagen wir mal nicht, wie reiß ich da die lila Kuh auf? Ja, genau. Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Schöne Party noch. Tag, wer bist du? Ja, hier ist Conny. Tag, Conny. Tag, Kuttner. So. Ja. Ist ja jetzt doch eher eine reifere Frau schon? Nee. Nee? Nee. Überhaupt nicht. 14. Oh, echt? Ja. Ah. Ja. Das ist ja mit der Verführung auch nicht so üppig. Überhaupt nicht. Was verführt denn, hier anzurufen? Weiß ich nicht, einfach mal so zum ersten Mal und, naja. Mal probieren, wie es so ist. Und, wie ist es so? Weiß ich nicht. Ist ein bisschen ungewohnt. Hm. Ja, ich meine, ist ja nicht immer im Radio, ne? Ja, ich schon. Ja. Mann. Naja, so. Ja. Ja. Naja, dann machen wir ein bisschen Smalltalk, tauschen ein paar Höflichkeiten aus und dann würde ich gerne weiter telefonieren, einverstanden? Na gut. Na, ich meine, kannst du mir auch gleich rausschmeißen. Wie geht's denn so? Nö, ach, so viel Zeit muss schon noch sein. Nicht. Naja, ein bisschen müde bin ich. Ja, ist auch schon spät, wa? Ja, spät, ja, eigentlich. Morgen ist ja wieder ein Tag. Wa? Morgen ist auch wieder ein Tag. Ja, muss ja? Muss nicht mal in die Schule, ist schön. So. Ach, nicht mal in die Schule. Nee. Ah, dann kann man ja schön ausschlafen, ein bisschen trödeln. Ja, sonst würde ich jetzt nicht am Telefon sitzen. Ja, tagsüber irgendwo noch irgendwelche, sagen wir mal, Zeichentrickfilme reinziehen im Fernsehen? Nee, Zeichentrickfilme nicht. Nee, dann nochmal ein bisschen runtergehen? Vielleicht. Bisschen abhängen? Wirklich nicht. Naja, ich beneide dich um den Tag, den du morgen hast. Ich mich nicht. Gut, machen wir erstmal Schluss. Tschüss. Ah, Tag. Tag, hier ist Sir Henry. Hallo Kuttner. Hi, Sir Henry. Ja, ich habe letzte Woche auch schon probiert, da war bei uns Stromausfall in der Stadt, da habe ich versucht anzurufen. Da war in der ganzen Stadt Stromausfall? Ja, da war ich in so einer sinnlosen Schülerdisco von unserer Schule aus organisiert. War sinnlos, ich bereue es, dass ich da hingegangen bin. Ja, bei Stromausfall ist Disco total hardcore. Ja, das war nur ganz kurz, aber ich habe zu Hause einen Sprechfunk aufgenommen. Tja, und da war halt dann mein Timer irgendwie putsch. Aber ich habe gestern schon beim Blue Moon mal angerufen und da ausgerechnet danach hat dann ein Kumpel von mir aus Berlin angerufen und... Da hat sich das schon geklärt, also der gibt mir das dann. Ah ja. Also da hat sich dieses Problem gleichzeitig nicht geklärt. Und wie gesagt schon, wir waren gestern auch, sind mal Skateboard gefahren, so draußen irgendwo. Und da ist eine tolle Telefonzelle. Und da haben wir immer telefoniert, vorgestern und gestern zum Blue Moon. Und das Tolle an der Telefonzelle... Dass man da nicht bezahlen muss. Genau. Prima. Ewig in der Warteschleife gehangen. Haben dort die ganzen Kunden da rumgehangen und so. Und dann halt letztendlich habe ich dann noch angerufen, bin auch durch gewesen. Und irgendwie der Moderator, der Tommy Wasch oder wer das war, Sonntag war das wohl schon, Sonntag. Ja, der hat dann irgendwie noch rausgehauen, zweimal hupen bedeutet ja, einmal hupen bedeutet nein. Und da haben sozusagen die Leute, die bei mir im Auto saßen und ich stand in der Telefonzelle, die haben sich dann halt mit ihm per Hupe noch unterhalten. Ach. Das war relativ witzig gewesen. Und dann noch vorhin was zu dem Thema Ärzte. Ich habe ja dieses Interview damals aufgenommen, also ich habe es auch noch. Also ah ja. Wenn na, das dürfte Babe ja sehr interessieren. Ja. Also da hat dich wohl ihre Stimme verführt. Nö. Nee, ihre Laszivität. Nee, aber ich meine jetzt bloß, weil ich halt auch ganz nett finde, wenn ich so eine Sendung zum Beispiel jetzt nochmal von jemandem kriege, weil ich sie verpasst habe oder irgend sowas. Da ich dann nachher meine Nummer nochmal durch. Da kann sie ja dann morgen. Also nicht heute, noch morgen dann anrufen, wenn sie will. Gut, Babe, ja. Hör schön zu. Ja, so, und dann der kleine Typ da am Anfang, dieser Jürgen, ne? Mhm. Den fand ich ja auch ganz witzig, weil das war vielleicht vor einem Jahr auch schon mal, da hat sie auch schon mal mit so einem Sechsjährigen oder was telefoniert und da hat er auch so ähnlich ungefähr. Das war irgendwie sonntags, war? Ja, genau. Und da hat sie auch so, glaube ich, dieses selbe Lied wie eben dieses Martin oder so gespielt oder irgend sowas oder irgendwas mit Mama, irgend sowas in der Richtung. Nee, und da wollte ich halt mal noch drauf kommen, vielleicht könntest du ja mit dem Intendanten mal eventuell reden, wegen irgendwie, weiß ich, Blue Moon für Kinder oder irgend sowas. Also sagen wir mal so irgendwie nachmittags oder so, dass das, sagen wir mal, bei den Radiofritzen oder so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was reingeschoben wird, weil das finde ich vielleicht auch eine ganz gute Idee für die Kinder. Schreibt an Fritz und an den Chefredakteur. Könnte man machen. Muss man sich ja nicht an Intendanten wenden. Ja, und so. Und dann habe ich noch eine zweite Art der Verführung, die ich eigentlich relativ oder ziemlich negativ finde, und zwar ist es die alkoholische Form, also die Verführung zum Alkoholgenuss. Also ich bin ziemlicher Anti-Alkoholiker, auch ziemlich hardcore-mäßig. Und finde das auch relativ blöd, weil es ist mir auch häufig schon passiert, dass man dann halt immer dumm angemacht wird oder so. weil man halt nichts trinkt. Also mittlerweile bin ich damit zurechtgekommen und die meisten Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Und ich fände es aber trotzdem blöd, dass die immer wieder dann versuchen, halt mir irgendwas aufzudrängen. Ihr habt es denn da wenigstens richtig raffiniert, eingefädelte Versuche, dich zum Alkoholismus zu bringen? Nee, also ich, bis jetzt habe ich es immer noch mitgekriegt. Ja, ist immer so die eher die plumpe Variante. Ja. Und bestenfalls Betrug. Dass sie sagen, hey, ja, guck doch mal hier, welch schönes, stilles Wasser, und dann handelt es sich um Wodka? Ja, nee, also meine Nase, die täuscht mich eigentlich kaum. Obwohl ich jetzt zwar Heuschnupfen habe, aber so viel rieche ich trotzdem noch. Hm. Also meistens kann man das ja noch mit der Nase dann wahrnehmen, ob da alkoholische Gerüche rauskommen oder nicht. Ja, wo kommen sie denn so in aller Regel raus, die alkoholischen Gerüche? Ja, meistens aus dem Glas. Meistens aus Gläsern, ja, ja. Aus der Tüte nicht. Ja, gut. Aber das Einzige, wo man es wirklich nicht wissen kann, das sind so irgendwelche Pralines oder sowas. Ah ja, ach, selbst da reagierst du mit Verbitterung, wenn es sich dann um Weinbrandbohnen handelt. Wirklich konsequent. Oh, also ich sag mir nirgendwo, wo da was drin ist, weil ich sag mir, genauso wie Rauchen, ich weiß ja, wie du da immer deine Zigaretten dir reinziehst. Oh, das ist so ungesund. Genau, ich find's auch, also ohne sich jetzt beleidigen zu wollen, also ich find's wirklich sinnlos. Ja, find ich auch. Ja, ja, nee, echt, also ohne mich beleidigen. Mittlerweile schon zu alt, um da wieder raus. Ohne mich beleidigen zu wollen. Ja, ich überlege auch, ob ich nicht mal ab und an mal auf Skateboard fahren umsteigen sollte. Eben, aber nicht im Studio. Aber das Studio, was du da im Fernsehen hast, ist ein anderes, ne? Das ist ein anderes. Weil du nämlich vorhin hier mit diesem Zwischenspiel das reinbrachtest und das kam mir irgendwie ziemlich bekannt vor. Ja, ach, weil das so schön ist. Und jetzt muss ich dich nochmal was fragen, von dem ungefähr einem knappen Jahr oder so, da hattest du mal irgendeine Sache mit Binder. Kannst du dich da noch dran entsinnen? Ja. Das kam dann noch im Fernsehen, wo sich, ich glaube, der Jürgen Büsselberg war das, kann das sein? Als Binder gemeldet hat. Ja, nee, das war jemand anders. Und wer war denn das? Ja, na, das war Binder. Ach so? Ja, sprach der, aber na gut, da habe ich jetzt die Stimme verkannt. Ja, aber... Auf jeden Fall war das echt witzig. So Schlips und sowas, ne? Aber das jetzt macht nicht viel Sinn, wenn wir jetzt irgendwie über alte Sendungen, das ist jetzt eigentlich was Blödes. Nee, gut. Ich wollte jetzt bloß mal fragen, was mich rein, also noch interessiert hat. Ja, und dann bin ich noch zu was verführt worden. Ich weiß nicht, ob dich noch dran entsinnen kannst. Ich mache ja auch Karate schon ein paar Jahre und da bin ich jetzt verführt worden, also auf einem Lehrgang, also auf so einem Trainingslager, dann noch eine Gürtelprüfung zu machen. Ich wollte erst in 2 Monaten machen oder in 1,5 Monaten, bin dann noch verführt worden von etlichen Leuten, die haben mich sozusagen quasi überredet, dann das doch noch zu machen. Sir Henry, ich danke dir erstmal. Ja, und ach so, Orte grüßen kann man bei der, ja, ne? Ja, Orte. Also, ich grüße jetzt den Ort Kati, der ist bei Brand-Erbisdorf und das ist in der Nähe von Freiberg. Ja, ist ein ganz kleines, ganz süßes, reizendes Dorf, ne? Ja, ne? Eben. Ja, so mit roten Lippen, also die man küssen sollte. Tschüss, Sir Henry. Okay, mach's gut, tschüss. Schön. Ja, vielleicht fahre ich auch nochmal nach Kati. Kinder, ey, jetzt sind 2 Stunden rum, wir quatschen die ganze Zeit. Ich dachte, das wird eine hochbrisante Sendung. Wie kommst du da nur raus aus diesen Schmuddelsex-Themen? Überhaupt ja nichts. Keine Politik, kein Sex, keine Warenwelt. Der Anrufer ist jung. Zentrale Erlebnisebene sind Süßigkeiten. Tach. Hallo. Hallo. Hallo. Ha, hier ist der Stefan. Ich frag mal jetzt gleich als erstes nach dem Alter. 19. Also auch immer noch Nutella gefährdet? Nö. Nicht mehr so. Nö. Gut. Zurzeit versuchst du mich ständig zum Fleischessen zu verführen. Wer? Alle möglichen Leute. Ja, los, Mann, einmal wird ja nicht stören, ne? Ach, und du hast noch nie im Leben Fleisch gegessen? Das kann ich nicht behaupten, aber ich bin seit, Anfang des Jahres Vegetarier, aber das ziemlich streng. Ah ja. Ja. Und wie ist das so? Fehlt da nicht doch manchmal Steak? Wie? Fehlt da nicht doch manchmal ein schönes Steak? Nö, eigentlich nicht. Also, weißt du, von wegen, man versaut sich auch sein Karma damit. Ach so. Ja. Und da rührt man sich dann doch lieber Sojakeimlinge in die Pfanne. Genau. Die schmecken auch viel besser. Prima. Ja. Und jetzt ist aber deine Verführungen sind auch eher gastronomischer Art. Nein. Das heißt, aber sagen wir mal so. Mir fiel auf, dass sich verdammt viele Leute zum Eisessen verführen ließen, ne? Ja. Ich glaube, das sind alles verkappte nackte Kanone 2,5-Fans. Ach so. Da steht der Leslie Dings hier Nielsen da und meint, ich hatte nicht mehr so viel Sex, seitdem ich 12 war, als wir noch dachten, Eisessen wäre dies, ne? Ja. Daher könnte das kommen, also das ist alles subtil getarnt und du hast schon wieder nicht mitgekriegt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Übrigens bin ich ganz schön sauer auf dich. Ach, wieso sauer? Ja, du hast mich letzte Woche einfach am Freitag aus deiner Warteschleife geworfen. Mal im Fernsehen? Ja. Ich kann dich da ja nicht rausschmeißen, was? Da fällt man von alleine raus. Regelmäßig raus. Wie? Ich flieg da trotzdem kriegen müssen. Ja, da gibt es einen automatischen Rauswerfer. Der ist aber, glaube ich, Postangestellter oder Telekom-Angestellter. Nee, ich war ja schon. Ich habe mich ja auch mit Caroline schon nett unterhalten, ne? Ach so. Ja. Und wie habe ich mich dann, wie kann ich da da nicht rausschmeißen? Miteinander angehört, einmal dir eine geile Warteschleifenmusik und dir die tolle Musik im Fernsehen. Mhm. Ja. Und war doch irgendwo komisch mal wieder. Und dann hörte ich plötzlich nur noch tut, tut, tut. Schade. Ach, das lag aber nicht an mir. Oh, Kinder, ihr sollt euch jetzt nicht beschweren, ihr sollt mal... Gut. Jetzt müssen wir mal Schluss machen, ja? Nein, Moment, ich habe hier noch ein paar Verführungen. Na? Ja, der Staat versucht mich zum Mörder zu verführen, zum Morden. Ja. Ach, indem er dir eine schöne grüne Jacke verspricht? Ja, und mir das Bundesamt für den Zivildienst wörtlich schreibt, bitte legen Sie ausführlich dar, in welchen Gewissenskonflikt Sie gekommen würden, wenn Sie im Kriegsfall Menschen töten müssten. Ach, die sind doch aber nett und aufmerksam, oder? Ja, ne? Ja. Ja. Und da haben sie dich vielleicht sogar noch zu einem persönlichen Gespräch eingeladen? Nee, das noch nicht, aber mal sehen. Ach so, und jetzt seid ihr, das ist erstmal eine Brieffreundschaft zwischen dir und dem Bundesamt? Na, ich glaube, wenn die mein Schreiben kriegen, dann werden die nicht mehr so doll befreundet mit mir sein. Nee, aber schreiben werden sie doch sicher weiter, oder? Ich schätze mal schon. Da kannst du schon optimistisch sein. Sag mal, bringt Fanny Van Dan noch mal eine Kassette raus? Fanny Van Dan hat gerade eine CD rausgebracht. Oh, das ist ja klasse. Ich weiß nicht, ob die schon im Handel ist, aber auf jeden Fall. Erwerben? Die kann man käuflich erwerben, die ist bei Trikont, ist der Vertrieb oder das Label. Aha, super. Der ist nämlich voll klasse, den habe ich. Ja, ich kann sie ja sagen. Mal gehört, wo du eigentlich an der Havanna Humboldt-Uni auf, hier moderieren solltest. Ja, das war aber nicht meine Schuld. Nee. Ey, jetzt wollen wir nicht mal immer über mich reden. Clubsongs heißt die. Fanny Van Dan, Clubsongs bei Trikont. Okay, danke. Okay, sind wir jetzt wieder Service. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich soll noch Karl Faust grüßen. Ja, das ist gut. Okay, tschüss. Tschüss. So, Kinder, wenn jetzt nicht sofort irgendwie, dann spiele ich hier endlos Musik. Ich spiele jetzt gleich endlos Musik. Bitte, ich habe die Schnauze voll. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Musik für junge weibliche Ärztefans. Solltet der Text nicht relativ leicht zu überschauen ist, will ich die Gelegenheit nutzen und hier nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen. 721 39 32 721 39 32 in Potsdam. You need a biblical brother. The pager, grinding my hips, finding the tip. chip in the tail. Yeah, cause I'm a man. Hey, I'm cool like that. I freak like that. And I freak like that. My balloon is fat. Digital Underground mit Digital Lover. Ja, telefonieren! Ah, telefonieren wir noch ein bisschen. Ey, Kinder, das Thema ist heute Verführung. Und wenn da jetzt nicht irgendwie super, super schöne Geschichten noch kommen, oder wenigstens interessante, oder wenigstens bemerkenswerte, die Nutella-Glas-Perspektive zu überschreiten, in der Lage wären, dann weiß ich auch nicht. Dann liegt's an mir, liegt's am Thema, liegt's am Wetter, liegt's am Sender, liegt's an der Sendung, liegt's... Tag. Ja, hallo. Am Anrufer liegt's. So, ja, hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Jens aus Friedrichshain. Tag, Jens aus Friedrichshain. Ist ja direkt überraschend, dass ich dich doch nochmal erreiche. Ich wollte es gerade aufgeben. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja. Hast du denn schon Erfahrung mit Verführung? Bist du, sagen wir mal, ein großartiger Verführer? Nee, eher nicht. Nee, aber du hast schon Versuche unternommen zu verführen. Ja, ich werde immer für besonders charmant gehalten und bin's wahrscheinlich sogar. Und von wem jetzt? Vom weiblichen Geschlecht. Ach, richtig, so übergreifend durch alle Schichten, Klassen, ja, Altersgruppen, ja, also hindurch. War schon so, meine Schwester, die ja doch zarte 6 Jahre älter ist als ich. War total angetan von dir. Nee, aber ihre Freundinnen, die fanden mich immer ganz toll. Ach, wie viele Freundinnen hat die denn? Och, mehrere. Das zieht sich so dahin. Und die fanden dich alle toll? Ja, die fanden mich immer unwahrscheinlich charmant und für so einen jungen Menschen und so, ne? Und wie alt bist du denn? Jetzt bin ich 24. Damals war ich 10. Da fing meine Schwester an mit ihrem... Da fing dein Verführungsdrama an. Mit ihrer Lehre an. Ja, nee, ich fing früh an und das hat sich so durch die Jahre durchgezogen. Ja. Und die Leute finden mich immer alle ganz nett. Und die Mütter erzählen ihren Töchtern immer, dass ich der ideale Schwiegersohn bin. Bloß die Sache ist, dass ich zwar immer so die Töchter ganz nett nicht. Bin, aber ich bin nicht der, der es dann rumkriegt. Dann fangen die Frauen eher an. Mich kriegen dann immer die Frauen rum. Die verführen mich dann wieder. Ach, und, ja, gibt es da so Situationen, in denen du besonders leicht verführbar bist? Nee. Oder umgekehrt, wo du extrem unverführbar bist? Situationen, in denen ich unverführbar bin. Ah, oh, wie ich das liebe, wenn jemand so... Nee, weil es zeugt von Nachdenken, das ist ja viel zu selten. Ja, nee, aber gibt's glaube ich nicht, nee. Also du bist irgendwie so mittendrin. Also die finde ich zwar alle ganz nett, irgendwie passiert ja, doch was, aber direkt... Ja, ist echt kompliziert, mich kotzt es auch ein bisschen an, weil ich zwar... ja, immer, ich bin immer ganz nett und verführe vielleicht auch ganz gut, aber komme nie zum Ende damit. An welcher Stelle bricht es denn immer ab? Ja, immer da, wo es konkret werden könnte, weil dann werde ich wieder ganz bescheiden und schüchtern. Ach, und dann denken die immer, der Typ hat ein Ding an der Glocke. Dann denken sie wahrscheinlich wirklich, ja. Lassen gleich alle dann stehen und liegen? Ja, oder? Aber fangen dann von sich aus an. Ah ja. Ja, also dass ich so die Leute immer auch aufbaue. Ach, das ist, und insgesamt geht die Strategie auf? Ja, 50-50. Ach, na, das ist aber eine ziemlich hohe, wie soll man sagen, Trefferquote. Ja, doch, man kann die Leute unwahrscheinlich gut motivieren. Einschaltquote. Ja. Ja, von Verführung gibt es auch noch ein anderes gutes Beispiel, wenn wir das sexuelle Ding mal ausklammern wollen, was von mir ja nicht vollendet wird. Dann gibt es ja noch die Verführung durch die bunte Warenwelt. Der du dich auch sehr stark ausgeliefert siehst. Oh ja, bis hin zur Kriminalität. Das heißt, du neigst auch schon ab und an dazu einen kleineren Kaufhausdiebstahl. Ja, na, letztens hast du mich aber ganz böse erwischt. Ah, ja. Ja, und seither nicht mehr, seither. Und hast du das Gefühl, dass du dich... Weil ich mich dann immer ganz doll zurückhalten muss. Dass sie dich da vielleicht gelinkt haben und dich zum Diebstahl verführt haben, um dich zu erwischen? Das kann sein, ja. Die haben es ja sehr schön aufgebaut und das ist dieses französische Medienkaufhaus, was jetzt nicht mehr ist. Ah, ja. Und es hat eine sehr gute Verkaufsstrategie gehabt. Und ja, und hat halt seine CDs zum Beispiel komplett mit Inhalt da stehen gehabt und so. Und ja. Aber ja, eben doch. Mit Magnetstreifen dran. Oh ja, na, die kann man ja abmachen. Ah ja. Das ist das. Und dann hast du den Magnetstreifen in die andere Hosentasche gesteckt und bist dann durch die Schale gelaufen. Nee, das nicht mal, aber das aufmerksame Wachpersonal hat gesehen, wie ich die Magnetstreifen entsorgt habe. Ah ja. Ja. Wo bist du denn am stärksten zu verführen, was so die bunte Warenwelt betrifft? In welchen Bereichen denn? Es gibt ein gutes Beispiel, wie es angefangen hat mit der bösen Zigarettenwerbung. Ich hätte ja immer gesagt, ach scheiß, Werbung tut mir nichts und so. Also da kann ich, die können mich nicht verführen. Ja. Und dann gab es vor 5 Jahren so eine Werbung von so einer Zigarette, die so wie eine Käsesorte heißt, Chesterfield, die auch in den ein oder anderen... Die versuchen auch gerade irgendwie so frisches, jugendliches Image zu kriegen. Ja, mit der Werbung können sie mich aber nicht mehr kriegen, die sind ganz grausam. Ach ja, damit jagen sie doch jeden halbwegs denkenden Menschen, können sie doch dann nur wegjagen. Ja, absolut. Aber damals hatten sie eine ganz nette Werbung, so wo so ein Typ immer so, weiß ich nicht, durch den Orient gezogen ist und so ein kleiner Affe war so immer mit auf dem Bild. Und dann haben sie doch eine super Reise verlost und da dachte ich mir, jetzt raus mal diese Zigarette, die auch... Ja, bei irgendwelchen Büchern und Filmen auch ab und an mal so mit reinspielt, wenn da nette, sympathische Leute rauchen die oft auch diese Marke. Ach, und da hast du dich dadurch umstimmen lassen? Da habe ich mich mal umstimmen lassen und habe dann eigentlich dann angefangen zu rauchen. In guten alten Ostzeiten habe ich das kaum getan. Und da habe ich angefangen zu rauchen und jetzt bin ich Raucher, ja. Oh. Zum Beispiel. Ja. Wobei ich mich immer noch zurückhalten kann. Ich kann auch sagen, ja, jetzt rauche ich 2 Monate nicht und dann kauft man sich aber irgendwann mal abends eine Schachtel und dann ist sie unter Umständen an einem Abend dann auch weg. Fährst du voll ab auf Werbung? Eigentlich nicht. Also ich finde, ich gehe ganz viel ins Kino zum Beispiel, auch so eine Verführungsgeschichte und ich gucke dann auch ganz gerne Kinowerbung, aber ich würde mich da nicht unbedingt verleiten lassen. Ja, im Kino ist Werbung doch, glaube ich, ein kultureller Akt. Ja, es gibt und schöne Sachen. Ist doch oft viel besser als die Filme, die hinterher kommen. Werbefilme kommen, so die ausgezeichneten, gucke ich mir dann auch ganz gerne an. Ja. Jo. Aber da hat man ja doch im Kino, gerade im Kino hat man ja dann doch eher ein distanziertes Verhältnis zu dem, was da angepriesen wird, wa? Ja, glaube ich auch. Da widmet man sich ja eher der Ästhetik, der Dramaturgie, dem Schicksal des Helden. Ja. Ja, wie er sich durch die von so einer ganz Waschmittelberge durchkämpft. Ganz furchtbaren Sportfirma, eine Werbung, die fängt ganz toll an. Die fängt an wie der Trailer zu einem Film, zu einem Sportfilm über einen tschechischen Läufer, Emil Satopek. Und es ist, die kommt richtig gut, so als dass man wirklich denkt, da kommt ein toller Spielfilm so als Ankündigung und den möchte man sehen und zum Schluss entlarvt sich dann aber doch wieder bloß als Schuhwerbung. Und das ist dann wieder sehr enttäuschend. Meine Lieblingswerbung war ja immer Autohaus Marzahn, glaube ich. Hast du die mal gesehen? Nee. Wo immer so total debile Typen immer mit dem Reifen über den Arm und tollen Oberkörpern so über den Hof latschen. Nee, und irgendwie versuchen, also so sexuelles Moment irgendwie in Reifen tragen. Ja, naja, aber Autohäuser werden fast so bescheiden wie Waschmittelfirmen. Ja, da müssen sich ja oft doch alle Angestellten aufs Dach der Autofirma stellen, wa? Und winken zum Schluss so. Das finde ich aber auch immer total prima. Das ist nicht traurig. Ich meine, diese Angestellten der Firma lassen sich natürlich auch verführen durch das Geld, das ihnen ihr Chef da zahlt. Ach, das ist aber so eine Traurigkeit, die mich immer wieder frustriert. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich... Dann amüsierst du dich, lässt du dich darüber dazu verführen, dich über das Elend anderer Leute zu amüsieren. Ja, nee, ich denke, wenn Menschen so einen Schwachsinn machen, dann kann man sie ja vielleicht auch dazu bringen, prima Sachen zu machen. Na, das ist natürlich positiv gedacht. Das ist ja, ich habe ja mich immer für einen positiven Denker gehalten, aber das ist ja nur ganz gut. Nee, doch, das muss man wirklich machen, glaube ich. Ja. Naja, und ich nehme an, dass sie nicht mal mit viel Geld oder die Wald aufs Dach getrieben werden. Nee, aber die wollen ihren Job halt unbedingt behalten. Ah, dann kommen wir zu der nächsten Verführungsgeschichte. Willst du die auch noch hören? Ja? Ja, na, weil zu Ostzeiten... Da habe ich mir einen tollen Beruf ausgesucht, habe den gemacht und war auch glücklich und habe gesagt, scheiß aufs Geld. Hauptsache es ist die richtige Arbeit. Ach, lass mich raten, jetzt haben die dich mit Geld dazu verführt zu arbeiten. Nee, aber dann kommt wieder die bunte Warenwelt, die nach der Wende über mich hereinbricht und dann habe ich mir einen ganz teuer bezahlten Job gesucht, habe gut Geld verdient und war nicht glücklich. Und jetzt bin ich wieder da, dass ich genau die Arbeit mache, die mir Spaß macht, wieder kein Geld kriege, aber ich bin jetzt wieder glücklich. Ach, erzähl mal, was ein teuer bezahlter Job ist, in dem man unglücklich ist. Na, zum Beispiel Spielhallenwart war so eine Sache. Spielhallenwart? Spielhallenwart, ja. Was macht man denn? Habe ich in einer Spielhalle gestanden, habe fünf Markstücke an die Leute verteilt und habe da auch ganz interessante Menschen kennengelernt, aber deprimierend war es allemal. Und da verdient man aber gut Geld und wird traurig dabei. Ja, ja. Also ich kam auf über 3000 Mark im Monat. Ja. Und hatte aber dann noch Essen und Trinken umsonst und so. Das kommt dann alles noch hinzu. Und womit verdienst du jetzt glücklicherweise kein Geld? Als Stuckateur. Ach, das ist immer noch ein gut bezahlter Job, aber... Ja, sollte man nur denken. Ja, naja, es ist... es gibt Firmen, die machen gute Sachen und es gibt einen Haufen Firmen, die machen ganz schlechte Sachen. Die bezahlen dich zwar dann ein bisschen besser, aber die machen halt nur Schrott. Die wollen ganz schnell irgendwelche Sachen an die Wand pappen und meinen, das wäre dann Stuck. Und da ich arbeite halt lieber dann so in Richtung Denkmalpflege. Ah ja. So oft wie es klappt. Und ansonsten eben bloß an alle Häuser, wo eigentlich Rauputz dran war, wird dann jetzt irgendwie Gips dran geklebt. Du, wenn sie das machen, ist das ja okay, aber bei der letzten Firma zum Beispiel, da wird dann die Konsole, die halt früher nur an einem Haus ranhängt, die wird dann angehangen wurde, die wird jetzt an 20 Häuser rangehängt. Das sind Sachen, die nerven mich dann total, weil auch die Zeitepoche nicht mehr stimmt. Mhm. Da wird man dann auch gleich wieder unglücklich. Also mich nervt es. Also ich habe dann keine Lust und habe da auch gekündigt. Deswegen. Ja. Unter anderem deswegen. Und pflegt dann jetzt lieber Denkmale. Mhm. Denkmäler? Ja, so ungefähr. Gut, danke ich dir für deinen Anruf. Ja, tschö. Okay, tschüss. War das jetzt zu schnell verabschiedet? Hm? War das jetzt zu schnell verabschiedet? Nee, also ich bin noch nicht beleidigt. Ich gehe zum Beispiel morgen ja wieder früh raus, um mich dieser Arbeit zu widmen, die ich so gerne mache. Ah ja. Na dann mal, husch ins Körbchen. Tschüss. Okay, ciao. Hallo. Hallo? Na, wer bist denn du? Ah, hi, ich bin Biene. Schön, endlich mal in der Leitung zu sein. Ich probiere nämlich schon 2 Stunden. Na, da warst du ja vielleicht schon das eine Mal oder ein oder andere Mal in der Leitung. Aber noch nicht so richtig hier, wa? Das kann sein, ja. Biene, wie alt bist denn du? Einfach um nur mal die, wisst ihr, die Nutella-Perspektive. Die was? Die Nutella-Perspektive. Ach so. Ich habe die erschreckende Erfahrung gemacht, dass alle jungen Menschen extrem verführbar sind, aber einzig und allein durch Süßigkeiten. Ach so, nee, ja. Süßigkeiten lassen mich schon leiden. Hat er jetzt den pädophilen Hörern ein weites Feld seiner unsauberen Tätigkeit eröffnet. Warte mal, verstehe ich so schwer. Ja, ich verstehe oft selber und ich würde auch nicht nochmal wiederholen. Verstehst du mich jetzt besser? Ja, jetzt verstehe ich mich besser. Biene. Ja. Thema hast du mitbekommen, wa? Es dreht sich heute alles um Verführung und Verführungsgeschichten. Jo, Verführungsgeschichten. Jetzt musst du halt mal erstmal unterscheiden, ob du eher der Täterperspektive zuneigst oder eher der Opferperspektive. Du wurdest immer verführt, fies. Ich wurde verführt, ist schlecht. Ich wurde immer versucht zu verführen und ich fand das immer sehr anwidernd. Ach, ich habe anwidernde Verführungsversuche. Die Verführungsmethoden der Männer, die finde ich immer sehr primitiv und dumm. Ja? Wenn dann so, du sitzt halt in der Kneipe und unterhältst dich halt nett, ne? Mit wem? Mit einer Freundin? Ja. Oder so. Und dann kommen halt Männer an den Tisch und, kann ich mich hinsetzen? Und du sitzt dann da und hast halt gar keinen Bock auf den Typen. Und quatscht halt weiter, versuchst zu ignorieren und so. Und dann, schöne Frauen und so, wie das manchmal so ist. Ne? Ach, dann sagen die immer so, schöne Frauen? Manchmal passiert es schon, ja. Oh, das ist so herb, wa? So. Passiert ja auch, wenn mich jemand so anspricht. Ja, klar. Ja, dann versuchst du halt den irgendwie loszuwerden, ne? Und gerade so diese aufdringlichen Typen, so die mag ich überhaupt nicht, ne? Und die bilden aber die deutliche Mehrzahl. Also so wie es mir passiert teilweise, ja. Ja, wie sähe denn ein wirklich akzeptabler, anständiger, grundschöner und hochpoetischer Verführungsversuch aus? Ist dir sowas schon begegnet? Ja, nee, bei mir muss er erstmal von der Frau kommen, ne? Also bei Männern, da läuft halt nichts. Ach so. Nee, aber also nette Verführungsversuche, sagen wir mal, von Männern, ne? Ich springe ja da halt nicht drauf an. Mhm. Aber die hat's auch eben, ja? Was? Die hat's aber auch eben, nette Verführungsversuche von Männern. Ja, also wo ich sah, okay, es war okay, ne? Ja. Mensch, bei dir hängt die Latte aber ziemlich hoch wahrscheinlich. Was? Da hängt die Latte hängt aber ziemlich hoch bei dir, oder? Wieso hängt die hoch? Weil das höchste Lob offensichtlich ist, es war okay. Ja, klar. Ja, einen richtig schönen männlichen Verführungsversuch hast du noch nicht erlebt. Wir sind ja halt immer abgestaubt, so. Irgendwo. Nee, gibt aber auch halt nette, wenn sie ihn versuchen, so zu verführen oder was, ne? So, dass die halt nicht so aufdringlich sind. Ja. So, wenn die halt akzeptieren, ne? Okay, das bist halt du und so bist du und so. Das ist dann immer ganz nett, aber naja, so. Und gibt's dann schöne weibliche Verführungsversuche? Ja, klar. Ja? Und wie sehen die aus? Oh, so in der Sauna sind die relativ nett oder so. Wenn man dann halt in der Sauna sitzt und man schwitzt und man kann sich ja dann auch halt gegenseitig massieren und so, ne? Dann muss es immer angenehm warm sein. Ja. Warm und man sitzt halt da und in der Sauna ist ja so, da kannst du ja quatschen. Schön tratschen erstmal. Ey, ne? Das nervt total. Typen und Typinnen, die in der Sauna quatschen, findest du nicht? Oh, ich finde das total schön, wenn man halt tratschen kann. Oh. Am besten ist immer noch im türkischen Bad. Kennst du das? Nee, war ich noch nicht. Bad? Das ist eigentlich extra nur dafür geschaffen, so, ne, um zu quatschen. Ja, gut, das ist ja auch was anderes. Aber richtige Sauna ist doch Konzentration, ist doch stille Meditation. Ja, finde ich. Und dann sitzen sie da und schnattern, bei größter Hitze. Und schön und tratschen über alles Mögliche. Ja, wunderbar. Na, glücklicherweise kommt man ja in eine reine Frauensauna dann doch immer nicht drin. Ich bin ja, wenn dann, eher auf Familiensauna oder Männersauna angewiesen. Ja, klar. Wobei Männersauna ist auch echt hart. Da sitzen ja alle wie im Büro. Und jeder versucht irgendwie maximal Schweiß zu treiben. Ja. Was sehr nervend ist. Da sind Familiensaunen, sind da interessanter. Ja, ne? Ist bei der Frauensauna auch so, ne? Kannst halt schön quatschen und tratschen. Quatschen. Ja. Gut. Mach ich halt am liebsten. Quatschen, ne? So. Biene, jetzt müssen wir aufhören zu quatschen, weil ich habe jetzt noch eine prima lange Musik. Aha. Die ich unbedingt spielen will. Na gut. Ist nichts gegen zu sagen, oder? Ja, nee. Mach. Nö. Okay. Tschüss, bis demnächst in der Sauna. Ich ja nicht, aber du. Ja, klar. Okay, tschüss. Ja, jetzt kommt eine Musik, die kennen wir alle, die lieben wir alle, Ween. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back in the night. I still hear mama weeping. Oh, mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you. I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You, like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho with the ladies. Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They couldn't believe what they saw. I said it was you

Vertreter der EU und Irans wollen am 22. Juni in Paris über die Forderung nach Aufhebung des Mordaufrufs gegen den britischen Autor Rushdie sprechen. Es gibt Anzeichen für ein Einlenken Teherans. US-Weltraumrekord. Der Astronaut Zagat hat ihn mit einem Aufenthalt von fast 3 Monaten an Bord der russischen Station Mir aufgestellt. Zagat soll Anfang Juli mit der Fähre Atlantis auf die Erde zurückkehren. Wetter. Nachts vereinzelt Regen bei 11 Grad, tags meist wolkig bis 22 Grad. Verkehr. Berlin-Schöneberg A100 Richtung Süd, Sperrung der Ausfahrt Wechsstraße noch bis 2 Uhr aufgrund von Bauarbeiten. Fritz wünscht gute Fahrt. Gute Fahrt. Fritz präsentiert den einflussreichsten Songwriter des Rock, Mr. Bob Dylan. On the Watchtower, Prince's kept the view. Here comes the story of Eric Kane. Bob Dylan, live in Berlin. Dienstag, 4. Juli im Tempodrom. Präsentiert von Fritz. Thank you. Ja, wenn die Musik dann so leise wird, ist das doch deutliche Zeichen dafür, dass sie zu Ende geht und dass man sich langsam mal wieder ans Mikrofon begeben sollte und guten Abend sagen und vielleicht nochmal kurz klarstellen, um was es sich eigentlich handelt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. 23 Minuten Sprechfunk, die Verführung für mich, die Sendung heute zu überziehen, ist nicht übermäßig groß. Guten Abend, wer bist denn du? Hi, hier ist der Reinhard. Tag, Reinhard. Also Versuchung, ja. Nicht Versuchung, Verführung. Ach, Verführung, ja. Entschuldigung. Jetzt hast du dich völlig falsch auf völlig falsche Thema vorbereitet. Nee, ich habe jetzt bloß was verwechselt. Ah ja. Der Reinhard aus Görlitz, Sachsen. Ja, Reinhard aus Görlitz, Sachsen, wunderbar. Ja. Nirgendwo so beliebt wie im Sprechfunk, war der Sachse, was jetzt, sagen wir mal, den Großraum Preußen betrifft. Ja, hast du mal gesagt irgendwann. Also, ja, ich mein, na, ist doch aber so, oder? Ja. Ich höre kaum diese weichen sächsischen Laute und schon ist mein Herz weit offen. Ja, der Irmet könnte mal wieder anrufen. Ja, das musst du ihm sagen, nicht mir. Aber hast du ja ihm wahrscheinlich versucht jetzt zu sagen. Ja, und jetzt putze auch. Ja. Verführung. Okay, jetzt wollen wir nicht über früher reden, jetzt wollen wir über Verführung reden. Ja, ich sammle Bierdeckel, also diese Kronenkorken, und da wäre ich manchmal auch verführt, das Bier dann zu trinken, so, weil meine Mutter dann kauft. Ich bin ein bisschen jünger. Ja? Meine Mutter kauft das Bier. Dein Herz schlägt eigentlich auch eher noch für Nutella? Hm? Dein Herz schlägt eigentlich auch eher noch für Nutella-Gläser? Ja. Ja? Meine Mutter kauft das Bier, mein Vater trinkt's und manchmal trink's ich dann eben auch. Ja. Also. Und? Wie ist es so? Ja, Warsteiner schmeckt gut. Aha, naja, gut. Und was macht man so als junger Mensch, der Kronkorken sammelt mit den Dingern dann? Die klebt man mit Tesa auf Blatt Papier. Ja. Schreibt Nummer drauf. Ach. Herkunft, Datum? Ja, das Land, das Jahr. Ja. Also Landskron und Hell. Ja. Zum Beispiel jetzt. Ja. So. Und gibt es denn auch so Kronkorkenmessen? Tauschmessen? Habe ich noch nicht, aber ich sammle Überraschungseier und da gibt es schon richtige Messen. Ja. Aber bei den Kronkorken noch nicht. Da bist du gewissermaßen noch einsamer Wolf im Sammelgebiet. Ja, ich bin Anfänger. Also. Ja, wie viel hast du denn schon? Habe ich jetzt nie gezählt. Also ein paar 30 erst. Also. Ist noch nicht so umreißend, wa? Nee. Nee. Gut. Eine schlechte Verführung hatte ich. Ich bin jetzt mit dem Zug gefahren in Ferien, letzten Mittwoch. Bin in Hoyerswerda umgestiegen. Und du weißt ja, ein Haufen Rechte dort. Und hatte dort eine Stunde Aufenthalt. Und da haben mich dort eben drei Skinheads angemacht. So, da waren Mädel dabei. Das hat erstmal so nett Also erst haben sie mich ein bisschen angemacht. Weißt du, so gibst uns ein Bier aus, hast du Geld. Und dann hat so ein Mädel mit mir gequatscht. Das war so, das sollte mich wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, die wollte mich irgendwie anmachen. Mhm. Die gehörte auch zu denen. Und ich hatte dann eben Schwein, dass ich so normal wegkam. Also. Und in welcher Art und Weise begreifst du das jetzt als Verführung? Als Verführung vielleicht gewalttätig zu werden? Ich wollte wissen, wie ich heiße und so. Ja. Und so. Naja, so fängt das oft an, ja. Ja, die Schürfwunden, die habe ich mir dann später geholt, also bei meinem Kumpel. Da sind wir Moped gefahren und so und Fahrrad gefahren und so, die ganze Kacke. Immer voll Gas. Mensch, Kinder, was ihr so lebt. Darf ich dir erstmal für den Anruf danken? Warte mal, kann ich noch ein paar Städte grüßen? Ja, ich höre genau hin. Ich grüße Robert. Ja, das war glaube ich keine Stadt, oder? Ich war zu schnell. Tag, wer bist denn du? Hallo. Leider? Wer ist denn da? Warum denn nicht? So. Ja. Was will man machen, nicht? So. Gut, dann habe ich aber jetzt keine Zeit. Ich mache gerade Aufnahmen hier. Auf Wiedersehen. Ja, ein typischer Anrufer, wie man ihn so kennt und liebt, hat nicht allzu viel zum Thema zu sagen. Hi, wer bist denn du? Ja, darüber kann man den ganzen Abend reden. Also ich heiße Katharina. Was kann man denn mit Katharina noch machen, außer heißen? Ja, das kann man schreiben. Ja, das wäre aber selten dämlich, wenn du jetzt gesagt hättest, ich schreibe Katharina. Ja, ich hab's ja nicht gesagt. Nee, stimmt. Tag, Katharina. Tag. Ich wollte dich von den Nutella-Anrufen erlösen. Ach, wunderbar. Ja. Ja. Und also, über Verführung sprechen. Ich wollte über Verführung sprechen. Darf ich fragen, wie alt du bist? 44 Jahre. 44. Da hat man ja dann doch eine Erfahrung. Richtig. Ja? Ja. Hat man verführt, wurde man verführt? Ja, auch. Prima. Zum Beispiel wurde ich auf eine einsame Insel entführt. Entführt. Hm, das ist jetzt eher Thema Entführung, aber wurde es dahin entführt, um verführt zu werden, nehme ich an. Und, ja, das kommt ja erst noch. Ja. Also mit dem Verführen geht das immer ganz langsam, muss man der heutigen Jugend sagen. Ja, wie weit war die Insel denn weg? Die war, also, ich glaube, eine halbe Stunde mit der Fähre zu fahren. Ah ja. Also war schon ziemlich weit weg. Mhm. Und nachdem die letzte Fähre weg war, hat derjenige gefragt, ob ich seine Frau werden will. Die letzte Fähre war weg, Zimmer war nicht zu kriegen, war zu kalt am Strand zu schlafen, da habe ich ja gesagt. Ach, na, das klingt ja aber nicht wie eine Verführung, das klingt ja eher wie eine Überrumpelungsaktion. Ja, naja. Von einem versierten Heiratsschwindler. Richtig. Ist der viel auf Dienstreise? Ja, doch. Ja? Ja, ja. Ei. Nach 22 Jahren habe ich gesagt, du, übrigens nächste Woche zieh ich aus. Habe ich dann auch gemacht. Und jetzt verführe ich richtig, aber nicht den. Jetzt verführst du? Mhm. Ach, und hast du immer irgendwie so ein Fährticket bei dir? Nein, ich wohne auf einer Insel, Morbid. Da verschlägst du die Sprache, ha? Da verschlägst du mir die Sprache, ich muss erstmal sortieren, ja. Aber da ist man ja dann vielleicht doch halbwegs einsam. Auf einer Insel? Ja. Ach. Nee? Nein. Da hat es viele Insulaner. Ja. Ja, und verführst... Die gucken immer in die Sterne. Also nicht die spucken, sondern die gucken in die Sterne. Ja, und gilt jetzt deine Aufmerksamkeit eher den Insulanern oder sagen wir mal den Leuten, die über dem Wasser wohnen? Die übers Wasser gehen. Die übers Wasser gehen? Ja, die haben doch Brücken hier. Hoi, hoi, hoi. Ihr habt's aber weit gebracht in Moabit. Ja. Ja. Und dann kommen immer so verführungswillige Objekte... Vorbei. Vorbei. Mhm. Und wie werden die dann verführt? Indem du dein langes Haar runterlässt zum Beispiel? Von der Brücke runter. Von der Brücke runter? Nein, dann müssten die ja unten und da durchschwimmen. Ja, das gibt ja auch Schiffe hier. Ach so. Und da hat schon jemand die langhaarige Chance ergriffen? Nee. Ja, unten fuhr ein Ausflugdampfer entlang und da hat er sich festgekrallt. Nein, jetzt sag nicht, dass du vom Dampfer wegverführt hast. Sei ganz ehrlich. Weil ich mir das einfach technisch relativ schwierig vorstelle. Also ich fände es eine wunderschöne Verführung, aber... Also ich muss mal die heutige Jugend fragen, was ist an der Verführung ehrlich? Die Absicht. Die Absicht. Aber weil ich jetzt die heutige Jugend, ich habe geantwortet. Die Absicht ist nicht ehrlich, die kann höchstens ehrbar sein. Hast du was verwechselt? Ja, die ist in aller Regel niederträchtig. Ja, aber also zu meiner Zeit war sie ehrbar. Ja. Ja, ich war ja schließlich verheiratet. Wie sahen denn da die Absichten aus? Bei einer, die ehrbare Absicht einer Verführung. Ja. Ja, wie sieht die aus? Die habe ich schon hinter mir. Ja, wie sie, aber du könntest dir erst mal kurz vorstellen. Na, ich war ja verheiratet. Du warst verheiratet. Hm. Und gab es da Verführungsversuche? Versuche. Ja. Ja, ja, doch. Aber die wurden alle von dir brüsk zurückgewiesen? In 22 Jahren? Ja. Oh. Sämtlich? Nein, da musste ich ja immer aufgepasst haben. Ich frage nur. Nein. Nee. Nein. Also da kam es schon hin und wieder. Manchmal ist man zerstreut und guckt fern, hört Radio und dann... Und zack, schon ist man verführt. Ja? So ist es. Weil die Nachrichten gerade so aufregend sind. Ja, Nachrichten oder Radioprogramme oder sowas. Aber so wie du das jetzt erzählst, klingt es so, als ob du jetzt den Verführern nur den Triumph nicht gönnen würdest? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht verführt wurde. Du wurdest verführt, aber immer in Momenten der Unaufmerksamkeit. Hm. Und ist es jetzt, waren es tatsächlich Momente der Unaufmerksamkeit? Oder ist es ein Mittel, dein Ehrbegriff von dir selbst aufrechtzuerhalten, indem du sagst, ich war so wehrlos, die Nachrichten waren so schön. Und ich habe diese Verführungsaktion überhaupt gar nicht mitbekommen und bin gewissermaßen wider Willen unter Ausnutzung extrem spannender Fernsehnachrichten verführt worden. Nein. Beides nicht. Eine kurze Antwort auf eine lange Frage. Ja. Ja. Und jetzt? Und jetzt verführst du. Und jetzt genieße ich meine Midlife-Krise. Und das ist wirklich klasse. Viel besser als die Pubertät. Ach, wieso? Die habe ich ja, glaube ich, noch vor mir. Ja. Wenn ich sie nicht unbemerkt hinter mich gebracht habe schon. Wie sieht sie aus, deine Midlife-Krise? Ach, ich dachte, die Pubertät. Nee, die kenne ich. Die habe ich noch getroffen. Habe ich schon. Nee, die habe ich schon deutlich hinter mir. Ah, ja. Na, das tröstet, ja. Ja. Gut, die Midlife-Krise genieße ich einfach. Ich habe überhaupt gar keine Angst vor Verführung oder verführen zu können wollen. Du verführst auch. Mhm. Und bist doch schon verführt worden. Mhm. Na, eins führt doch zum anderen, oder nicht? Wiss ich nicht. Testest du denn so verschiedene Verführungsstrategien auch aus dabei? Wenn du jetzt verführst nach 22-jähriger Verführungs-, also halbwegs ehrbarer Verführungsenthaltsamkeit? Das hast du dir angedichtet. Aha, das heißt, du hast auch die 22 Jahre lang konsequent hinweg durchverführt. Hm. Ja? Ja. Und da eine Menge an Erfahrungen sammeln können. Mhm. Was sollte man denn beachten, wenn man erfolgreich verführen will? Zeit nehmen. Ja, Zeit nehmen. Also anfangen zu sprechen überhaupt. Nicht hi. Sondern? Also hi ist das Wort, was ich am meisten hasse auf der Welt. Ach, da landet man überhaupt ja nicht bei dir. Wenn ich zu dir hi sagen würde, zack, wär's schon vorbei. Ja. Müsste ich schon eher Tachchen, Tachchen oder Moin, Moin? Ja, das käme schon der Sache näher, ja. Moin, Moin so. Moin, Moin. Wir von der Insel grüßen uns mit Moin, Moin. Mhm. Mhm. Und dann? Dann bin ich jetzt hier schon voll erfolgreich auf der Verführerschiene, merke ich gerade. Moin, Moin. Moin, Moin. Ja, warte, müsste ich jetzt weitermachen? Na, das ist ja schon ein guter Anfang. Also soll ich dich jetzt verführen? Jetzt sag nicht schon die halbe Miete. Nee, du solltest mich anleiten, wie ich dich verführe. Ach so. Moin, Moin. Moin, Moin. Was müsste jetzt von mir kommen? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh, gut. Ah ja. Schön, der Nachfrage. Ja. Und dann könnte man ja schon unauffällig das erste Kompliment nachschieben. Hey, ja. Du siehst ja heute aber so toll aus. Hast du die Haare neu gemacht? Das stimmt auffällig. Das stimmt? Ah, ich sehe immer gut aus. Ja, ja, naja, gut, aber da bietet sich's ja dann auch an zu sagen, hoi, du siehst aber toll aus heute. Ja. Mhm. Ja. Richtig. Und schon ist dein Herz ein Stück weiter und die Augen mustern dir gegenüber etwas aufmerksamer. Ja. Ja? Ja, und dann lasse ich das Taschentuch fallen. Ach so, ich wollte jetzt gerade. Kein Tempo. Ich wollte gerade zum Blicke versenken schreiten. Nein. Nee? Langsam, ist noch zu früh. Langsam, ach so. Langsam. Ah ja, jetzt erstmal ums Taschentuch kabbeln. Ja. Also das umhäkelte Tempotaschentuch. Ja, aber du gehst wahrscheinlich mit runter und wir stoßen mit den Köpfen zusammen. Was schon mal wieder Lust in den Gesprächsstoff gibt. Ja. Ja? Huch, wie konnte ich nur so ungeschickt sein? Oder du fällst gleich in Ohnmacht. Und man ist geneigt, Herzdruckmassage zu machen oder Mund-zu-Mund-Beatmung oder irgendwie so. Mit dem Ohnmachtfallen ist unpraktisch. Wieso? Die einen holen den Notarzt, die anderen fangen einen noch nicht mal auf. Ah ja. Die Jungs heutzutage sind da ein bisschen ungeübt drin im Reagieren. Ach, gibst du dich immer mit so ungeübten Verführern ab? Naja, man kann das ja nicht vorher üben. Naja, aber man kann ja schon abchecken. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, immer noch, sagen wir mal, Nutella-Flecken im Gesicht haben, dann weiß man schon, dass die, sagen wir mal, so cool noch nicht drauf sind. Ja, na, Nutella-Flecken? Nee, Nutella. Marmelade ist besser. Also wie weit bin ich denn jetzt mit der Verführung? Wir haben uns jetzt irgendwie gemeinsam den Kopf gestoßen. Ja, wir kugeln uns schon auf der Erde. Ach so. Ach, wir nutzen das gleich aus, lassen uns stoßen mit den Köpfen zusammen und lassen uns jetzt gleich auf die Erde plumpsen. Ja. Und tun so, als ob wir das Gleichgewicht verloren hätten. Ja. Und kugeln auf der Erde. Ja, das ist aber wieder schon alles zu schnell. Da muss noch. Ja, naja, lass uns erstmal 20 Minuten kugeln. Na gut, das ist ein Ferngespräch. Und dann sind wir erschöpft. Hm? Ja? Ja. Da muss man sich erstmal ausruhen. Muss man Und da liegt dann aber möglicherweise schon einer auf dem anderen. Und naja, man ruht sich jetzt erstmal ein bisschen Eis aus. Essen gehen. Also die Jugend heutzutage geht dann Eis essen. Ja. Zusammen. Und so die Midlife-Crisis-Generation? Ja, die macht gleich einen Ausflug. Ja? Im Auto. Mhm. Hm? Manta. Apfelschorle. Ja. Ja? Mhm. Gut, Apfelschorle ist jetzt auch ausgetrunken. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Manta. Ja. Jetzt frag ich zurück, dann frag ich dich wahrscheinlich, kann ich dich nach Hause bringen, kleine Maus? Ja. Da sagst du ja. Ja. Prima. Wom, wom. Jetzt sitzen wir bei dir da vor der Insel. Mhm. Und aber ich nestel so unsicher, ja, am Lenker rum. Die sind schon hochgeklappt. Ja. Die werden ja um 6:30 hochgeklappt. Ah ja. Und? Die Antwort war, wäre darauf, den Beifahrersitz runterzuklappen. Tschüss, bis nächste Woche 2:30. Oh. Oder ja. Nicht, oder was? Naja, ich weiß nicht. Würdest also du jetzt fragtest jetzt nicht nach der Generation mit den Nutella-Säcken. Nee, ich frage dich jetzt. Nach den Erwachsenen. Ja, ich jetzt als cooler Midlife-Crisis-Verführer. Müsste jetzt eine Wartezeit von einer Woche in Kauf nehmen. Na, eine ganze Woche nicht, nein. Das übermorgen. Kann ja schon Samstag sein. Übermorgen. Ja. Aber dann fängt das ganze Theater normal an? Taschenbuch nein. Fallen lassen, Köpfe stoßen, halbe nein. Stunde auf der Erde rumkugeln, Apfelschorle, Manta, nein, zurückfahren. Nein. Da kommt der zweite Teil. Wie sieht der aus? Jetzt kommt er an und klingelt, mit einem Sträußchen in der Hand wahrscheinlich. Ja. Oh. Und sagt wieder den Satz, den du schon kennst. Du siehst heute aber gut aus, hast du was mit den Haaren gemacht? Und dann denkst du, sag mal, ist der debil, der Typ? Kann doch nicht mal nur mit selber reden. Na, ich habe da wirklich was mit den Haaren gemacht. Habe ich grün gefärbt schon. Ah, ja. Dunkles, warmes Moosgrün. So. Ah, ja. Hm. Jetzt steht er da nur unentschlossen in der Tür mit den Blumen. In der einen Hand die Blumen, andere Hand die knüllte Blumenpapier. Mhm. Und sagt, Tach. Tach. Moin, moin, sagt er. Moin, moin. Wir Inselbewohner. Und dann? Und dann? Ach, komm doch erst mal rein. Nein. Nee? Oh, denn jetzt echt schon wieder ein Ausflug, schon wieder Apfelschorle? Einen schönen Plausch beim Motorhead-Konzert vielleicht. Sag nicht dazu, ist man zu alt in der Midlife-Krise. Die sind genauso alt wie wir. Nee, darf man. Auch noch älter. Ja, aber Männer in der Midlife-Krise, weißt du, wie die reagieren? Die schmeißen die Blumen auf die Erde, trampeln drauf um, fangen lauthals an zu weinen, setzen sich in ihren Manta und fahren nach Hause und kicken, ob irgendwas im Fernsehen ist. Im Fernsehen? Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Kinder, die Sendung ist so gut wie zu Ende. Am Schluss soll nochmal eine klare Verführungskritik stehen, gesungen von Kurt Bois. Was ist denn los? Na, was guckst du denn immer da herüber? Na ja, also wer bezahlt, du oder ich? Na also, dann benimm dich auch danach, ja? Unverschämtheit. Ging kein Mädel früher tanzen mit einem Mann, sah sie keinen anderen an. Im ganzen Saal, alte, bärte Herren spielten auf zum Tanz, die waren dem Mädel ganz und gar egal. Doch seit der Himmel uns die Jazzband geschenkt, wird so ein Mädel immerzu abgelenkt. Schließlich wird man bös. Kind, du machst mich ganz nervös. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nicht mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Junge wird auf die Schule spanisch, jedoch aus dir macht er sich gar nicht. Also bitte guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien. Schön, la la la, Verzeihung. Sicher ist es bloß die olle Uniform, die wirkt wie Chloroform auf jede Frau. Zöge ich mir so eine Affenjacke an, fängt sie mit mir was an, ich weiß genau. Doch ich verschmähe Gott sei Dank solche Tricks, mich muss man lieben, wie ich bin, oder nichts. wenn sie dich verknallt. Bitte schön, mich lässt es kap. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nicht mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Junge wird nicht wohl nicht wieder aus mir verfärsichtiger nicht. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Au. Guten Abend. Diese Sendung ist zu Ende. Es war der Versuch, sich dem Thema Verführung zu widmen. Ein Thema, das hinter einer riesigen Mauer aus Kronkorken, Süßigkeiten und Nutella-Gläsern verschwand. Ich nehme meinen Blumenstrauß, werfe ihn resigniert auf den Boden, trample mit meinen Füßen darauf rum, breche in Tränen aus, setze mich in mein Manta, werde jetzt nach Hause fahren und gucken, ob noch was Schönes im Fernsehen ist. Tschüss, nächste Woche wieder einen Sprechfunk, der letzte für eine längere Sommerpause. Es fehlt, es dreht und auf den Fall. Es ist ja so, dass Mike Lehmann dick, dumm, faul, gefräßig ist. Und wo hat er das her? Von seinen Fischen. Aber jetzt reicht sie mir, emanzipiert sich davon und denkt sich, wenn ihr Schuppenviecher so dick, dumm, faul, gefräßig seid wie ich, wo habe ich das eigentlich her, denkt sich Mike Lehmann, dann muss ich dringend etwas ändern. Und zwar sportlich gesehen. Mein Buch Sportarten für Fische ist nass. Irgendein Penner hat das ins Aquarium gelegt. Wahrscheinlich ich. Aber den kriegen wir noch. Nun zum Thema. Das Thema davon heißt Sportarten für Fische. Heute Seite N, Stechen. Thema Schwimmen. Schwimmen machen Fische als Sportart nicht so gern, weil sie es sowieso immer machen. Außerdem gibt es dabei Wasser in die Augen und dann brennt es. Aber zum Glück ist genug Wasser zum Löschen da. Puh, beim Schwimmen für Fische gibt es verschiedene Schwimmarten. Delfin, das macht